Hallo und herzlich willkommen auf dem Zocalo hier bei unserem Ableger des Grauen Rates, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast. Und heute sind die lächerlich kleinen Tische auf Babylon 5 definitiv zu klein, denn wir haben uns zu einer illustren Runde eingefunden, die etwas größer ist. Und wir fangen ganz unhöflicherweise mit dem Stamm-Podcaster an, den ich hier öfter mal an diesem Tisch begrüßen kann. Hallo lieber Gregor. Hallo, diese Tische sind wirklich lächerlich klein. Das ist unglaublich. Wenn die nicht wenigstens auch diese Lampen drauf montieren würden fest, da hätten wir auch Platz, die Gläser abzustellen. Weißt du, die Happy Hour muss ich nutzen, um meine 12 Getränke zu bestellen. Das stimmt, wie früher in der Disco, ne? Die Triple-Decker-Party, die nur bis 22 Uhr ging. Also musste man schnell noch um 21.59 Uhr 6 Getränke bestellen und 18 bekommen. Ein Meter Bier ist für mich. Ja, hervorragend. Der Kürbis kommt gleich, aber bevor der Kürbis hier vorbei spaziert, begrüßen wir erstmal den Damenbesuch, den wir heute haben auf der Station. Und ich freue mich ganz besonders, das ist ein ganz besonderer Damenbesuch und ich fange alphabetisch einfach jetzt mal an, um da keinem auf den Schlips zu treten. Hallo Sunny. Hallo. Ja, Sunny, du bist Trekkie, hörte ich raus. Ja. Du bist auch Podcasterin, also deine Stimme könnte man eventuell kennen aus dem berühmten, berüchtigten Trek-Talk-Podcast, wo du, wie der Name schon sagt, über Star Trek redest, vermutlich. Genau, berüchtigt vielleicht, berühmt noch nicht so. genau. Das kann alles noch kommen. Man wird sehen. Ja, und wir begrüßen eine zweite Stimme, die man auch aus diversen Star Trek Podcasts kennt, unter anderem Vier unter Deck und natürlich Trekkipedia, das ich nie richtig schreiben kann. Ich brauche immer mehrere Versuche, bis ich endlich bei euch auf dem Kanal gelandet bin. Hallo Tanja. Hallo. Ja, schön, dass wir uns hier eingefunden haben. Ja, danke für die Einladung. Es hat ja einen Grund, dass wir uns hier treffen. Denn wir wollen heute mal nicht über Star Trek reden, was wir normalerweise auch gerne machen. Auch Gregor kann man ja nachts um drei wecken, ne? Ja, und sagen. Ja. Mischungsverhältnis Materie, Antimaterie, 1 zu 1. Nein, da gibt es keine richtige Antwort drauf. Was? Ja. Sag, aber das behaupte ich immer. Ich weiß. Ah, verdammt. Es kommt, behaupten die Autoren ja auch unterschiedlich. Kommt, ne? Drauf an. Es ist Serie. Eine Frage der Situation. Ja. Du musst die Prüfungsaufgabe schon komplett lesen, ne? Aber das habe ich nie verstanden, Tanja. Ich meine, wenn ich ein Positivatom und ein Negativatom zusammenschmeiße, ergibt das ja zusammen 0 im Grunde genommen. Wenn ich jetzt 2 Positive auf ein Negatives schmeiße, habe ich doch ein Positives zu viel. Hör am besten unsere Folge. Ja. Das verlinken wir in den Shownotes. Wir verlinken sie, ich wollte es gerade sagen, Gregor, wir verlinken sie in den Shownotes. Eine Folge zum Wortantrieb. Das war die zum Walk-Antrieb, das wollte ich gerade fragen, genau. Ich glaube Folge 17, ich bin nicht ganz sicher. Wir haben jetzt jüngst erst über den Impulsantrieb gesprochen, deswegen musste ich mich mit dem Warp-Antrieb auch nochmal etwas auseinandersetzen. Dann kannst du uns bestimmt sagen, ob es erlaubt ist, ob das überhaupt funktioniert, realistisch ist, mit einem Viertel Impuls im Space Dock rumzufliegen. Meiner Meinung nach müsste man dann innerhalb von Sekundenbruchteilen gegen die Wand schellen. Kommt drauf an, wie groß das Space Dock ist. Es kommt drauf an. Du könntest Juristin werden. Oh ja. Dann sage mal, Sunny, worüber redet ihr denn eigentlich im Trek Talk Podcast? Habt ihr auch bestimmte Themengebiete, an denen ihr euch fest beißt oder? Also unser roter Faden ist einfach, also wir Gäste einladen und dann mit denen über ihr Leben mit Star Trek reden. Hat das sie krass verändert oder ist das für sie nur eine Nebenherserie? Wie stark beeinflusst das den Alltag? Und dann meistens kommt man dann je nach Gast auf dem seine Themen, was ihn interessiert, und da knüpfen wir an. Wir stellen meistens 3 abgesprochene Fragen und dann kommt der Rest ja im Laufe des Gesprächs zustande, je nachdem, was wir halt für einen Gast da haben. Hey, das ist ja genau das Konzept dieser Sendung hier. Zugegeben, ich habe ein paar mehr Fragen aufgeschrieben, aber ich muss mich jetzt nicht unglaublich dran klammern, weil ich ja weiß, dass Gregor auch unglaublich gut vorbereitet ist heute. Wie was immer. Heute? Heute nicht Hotel Hyperion oder war das morgen? Das sollten wir klären. Siehst du ja irgendwie eine schwangere Dala über den Sockerlo laufen? Wird es morgen gewesen sein? Am Notizen wechseln hier. Raschel. Ja, guck dir, dann können wir gleich mal fragen. Guck dir Buffy oder Angel? Nein. Nee, tatsächlich nicht. Ah. Also schade, dann habt ihr quasi den nächsten Podcast-Auftritt jetzt nicht mehr sicher unbedingt. Nee, noch nicht sozusagen. Da brauchst du dann erst nochmal irgendwie eine ordentliche Portion nachsitzen, ne? Noch ein bisschen nachschauen. Also natürlich habe ich es mitbekommen, als es im Fernsehen lief, ne? Auch gab ja da entsprechende Hochzeiten und natürlich auf den Fatcons auch die GästInnen gesehen und so weiter, also mehr oder minder gesehen. Aber es hat mich nie so gezogen, ich weiß es nicht. Also aber ich meine, vom Prinzip her weiß ich natürlich, was passiert in Buffy, so Pi mal Daumen. Und alle sind ja immer total begeistert und meinen, das muss man unbedingt gucken. Also irgendwann werde ich mich damit auch nochmal auseinandersetzen. So ist es ja jetzt hier auch bei dieser Serie, Babylon 5. Genau, ja, das gleiche Spiel, ne? Auch damals mitbekommen irgendwie, dass das lief. Ich hatte sehr, sehr lange gar kein Privatfernsehen, deswegen konnte ich das lange gar nicht gucken. Und als ich es dann gucken konnte, kam ich irgendwie nicht so richtig rein oder beziehungsweise ist ja auch so eine Frage, ne, man muss zu einer bestimmten Uhrzeit vorm Fernseher sitzen. Das altbekannte Problem, ich hatte schon kubikmeterweise mit Star Trek VHS-Kassettenaufnahmen zu kämpfen und Sendezeiten und dann habe ich es nicht geschafft, auch noch die Serie zu gucken und jetzt, ja, hat es ja sehr gut gepasst, weil es ja jetzt gerade auch gestreamt wird, ne? Das war unser Anhaltspunkt und Sunny meinte dann, hey, mach doch mal den Goldkanal auf. Ich hab da einen Shuttle. Und jetzt sitzen wir hier vor einer Schüssel Orangen. Wie weit seid ihr denn inzwischen in eurem Rewatch? Nicht, dass wir euch außersehen hier mega spoilen. Wollte ich Sunny auch fragen. Also ich habe die Serie gesehen jetzt komplett, aber die Filme noch nicht. Mhm. Hast du Crusade schon angefangen? Nee. Ist das auch bei Freebie? Nee. Ja, bei mir war der Aufhänger ja die DVD-Box, die ich unglaublich günstig, also alle 5 Staffeln und alle Filme habe ich für 10 Euro auf den Trödelmarkt bekommen. Das war, und da wusste ich wusste noch nicht, dass es auf Freevee läuft. Genau, ja, leider sind aber dann, auch noch nicht, ne? Das kann ja später. Genau, das war mein Anhaltspunkt, mit der Serie endlich anzufangen. Ich hatte aber das Pech, dass da ein paar DVDs verklebt sind. Also die sind zwar gut erhalten, keine Kratzer, aber irgendwas hat sich da gebildet auf den. Und deswegen muss ich dann ab und zu Amazon überschwenken. Ich bin jetzt gerade da, wo der Krieg gegen die Schatten beendet wurde und der Obermufti von der Erdallianz will Babylon 5 schließen. Das war das Letzte, was Clark, ich... der Gute. Genau, ja. Okay. So, ziemlich Ende 4. Staffel, oder wie? Nee, das ist tatsächlich gar nicht das Ende. Mitte, ja. Mitte, okay. Ja. Es wirkt in der 4. so gerafft, weil so viele große Sachen miteinander passieren. Ja, ich war voll überrascht. Ich dachte, es zieht sich noch, aber ich bin ganz froh, dass die Dinge jetzt passiert sind. Ja. Die große Frage, die ich habe für jeden, der so Freebie guckt, wie viel Werbung seht ihr? Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich ja so gut wie gar keine habe. Ne? Also in pro Staffel wenige Folgen, wo mal Werbung angezeigt wäre. Aber ich kann das vorher sehen, unten im Ladebalken, ob da Punkte sind oder nicht. 1, 2, 3 Punkte. Und wenn da welche sind, dann gehe ich einfach wieder raus und wieder rein und dann sind die Punkte auch weg. Aber ich muss sagen, jetzt zum Beispiel in der 5. Staffel hatte ich, glaube ich, auch gar keine Werbung mehr. Deswegen, also auch wenn ihr immer sagt, Free, ja, das habe ich noch nie gehört. Ich weiß gar nicht, wo ihr das her habt. Es ist unglaublich. Wie gesagt, ich habe 5x5 Werbespots. Ich sehe auch die Punkte in dem Stream unten, aber wenn ich rausgehe und wieder reingehe, dauert es trotzdem ungefähr so lange, dann kann ich auch die Werbung gucken. Ja, aber ich dachte, da kommen noch mehr Punkte. Gregor guckt für euch die Werbung, damit ihr es nicht müsst. Ja, ich habe auch 5 Werbung. Teilweise, aber ich habe jetzt ab Mitte 3. Staffel haben wir erst gar nicht gemerkt. Plötzlich waren gar keine Werbung mehr und dann jetzt mal wieder eine zwischendurch. Die waren auf einmal weg. Ich weiß nicht warum. Ich hatte es auch mal in einer Folge, da bin ich gleich hysterisch geworden und habe Micha geschrieben und habe gesagt, ich habe keine Werbung mehr, aber in der nächsten Folge waren sie dann wieder da. Ja, ich rede es mir einfach schön mit, ne, ich kann auch Saadum gehen, aber ich werde Werbung gucken müssen. Und ich verstehe den Spruch auch. Ich habe mich damit abgefunden, ich habe ja auch schon einiges gekauft aus der Werbung und im Moment ist leider sehr viel Bundeswehr und da bin ich einfach nicht von der Gewichtsklasse für geschaffen. Ich wollte gerade fragen, ob du sie schon eingeschrieben hast. Nee, aber die sagen in den Werbespots immer, sie suchen Brüder und Schwestern. Das finde ich immer, habe ich gesagt, ein komischer Slogan. Ja, dachte ich auch. Naja, da ist diese Verbrüderung, hat irgendwas Militärisches an sich. Der Clark wäre stolz auf die. Ja, mein Gehirn schaltet immer direkt ab, wenn Werbung kommt. Deswegen weiß ich gar nicht, was da für Werbung. Das ist so außer doch Red Bull, an die erinnere ich mich. Aber sonst. Es wäre wirklich witzig, wenn du wirklich freest, wenn Werbung ist. Das Tolle ist ja, es ist ja jetzt zum ersten Mal im Stream richtig verfügbar. Ja. Also abseits von, dass man es gekauft haben muss und ne, da gab es ja schon so auf Englisch und so. Und jetzt haben wir es in so einer Halb-HD-remasterten Fassung, wo ich es bis heute nicht so ganz verstanden habe, was es genau ist. Aber ich kann euch sagen, als jemand, der die DVDs viel geguckt hat, es sieht deutlich besser aus als es auf den DVDs. Das habe ich auch gemerkt, ja. Ja. Merkt man. Ja. Also ich finde, ja, ich finde es auch sehr gut. Also kann man da sehr, sehr gut gucken. Ich hatte nur teilweise ein bisschen Probleme mit den Tonspuren. Also manchmal kann ich gar nicht umschalten auf O-Ton, weil ich jetzt den Erstwatch mal in Synchronisation durchgeguckt habe. Einfach auch, weil tatsächlich die Stimmen und die SprecherInnen so zauberhaft sind. Also einfach ganz viele alte und bekannte Stimmen, gerade in der ersten Staffel, wirklich von einem Lacher in den nächsten gerutscht, weil die Tür aufgegangen ist und wieder irgendeine Star Trek-bekannte Stimme quasi reingekommen ist. Ja. Am häufigsten Dana Troy. Stimmt. Die hat sehr viele Rollen. Ja. Aber ganz ehrlich, der Jakar-Sprecher ist doch großartig. Total. Oh, ja. Lothar Blumhagen ist Ohrenschmaus. Allein für ihn. Als ich ihn gehört habe, war klar, das gucke ich auf Deutsch. Ja. Also vielleicht können wir noch mal kurz erzählen, das Amazon Freebie ist von Amazon. Man muss kein Prime-Mitglied sein, aber man braucht, glaube ich, ein Amazon-Konto. Und es ist, man kann es also auch ohne eine Mitgliedschaft gucken, hat dann halt diese Werbespots. Ja, oder minder. Viele ältere Serien halt im Moment und auch ein paar Filme, aber unter anderem halt jetzt auch Babylon 5 im Moment in dieser neueren HD-ähnlichen HD-Remake-Version. Also sie ist also somit im Stream eigentlich für jedermann verfügbar. Minus allerdings den Pilotfilm, was ich sehr schade finde. Merkwürdig. Warum auch immer. Ich verstehe es auch nicht, ehrlich gesagt, weil ich hatte erst die ersten 2-3 Folgen geguckt, ohne den Pilotfilm zu sehen, weil ich habe auch die DVD-Box, also alle Staffeln, aber das hatte mich dann doch nicht dazu gebracht, es zu gucken. Ich wollte ursprünglich, ich hatte die, glaube ich, Ende 2019 gekauft, auch gebraucht und hatte das dann vor, 2020 zu gucken zur Vorbereitung zur BabCon, weil ich da ja hin wollte dabei. Dachte ich, musst du wenigstens wissen, worum es geht. Also guckst du die, ich hatte mich als Helferin gemeldet, also so viel dazu, ne? Also nicht irgendwie. Ja, und dachte ich, aber dann will ich ja trotzdem wissen, worum es geht. Also, ne? Und irgendwie kam dann ja 2020 alles anders und dann blieben die DVDs da so rumliegen. Ja, und dann jetzt war ich natürlich froh, ne, dass ich dann den Piloten gucken konnte. Und ich habe, also einer der ältesten, also mein ältester Tab, den ich noch offen habe, kennt ihr das, dass man also im Browser Tabs offen lässt? Ich sammle diese Dinger, ja. Und der älteste Tab ist wirklich die Reihenfolge, in der mir quasi durch den Grauen Rat empfohlen wurde, wie ich die Serie zu gucken habe. Das war der älteste Tab. Und dann dachte ich, naja, okay, da steht, man könnte ihn auch weglassen oder wie. Und also ich habe ihn geguckt und ich muss sagen, nein, den lässt man nicht weg. Nein. Den guckt man auf jeden Fall. Und der führt richtig, gut ein auf die Station in diese Welt. Ich finde, also für mich brauchte das wirklich das. Ich habe den nicht geguckt, weil ich das nicht, man wusste, dass der existiert. Ich habe das erst später dann gesehen, dass der auch da in der Box ist. Ja, jetzt ist halt. Dann habt ihr den ganzen legendären Handshake, den Kosch noch gemacht hat mit der Hand aus dem Anzug raus. Hallo, guten Tag. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass die 98er-Version, die sie nochmal neu gemacht haben, deutlich besser ist. Ja, als die Originalversion. Da, also wir haben am Anfang, werdet ihr auch, ihr habt ja hoffentlich parallel den Grauen Rat gehört zu eurem Rewatch. Nein, ich hatte Angst vor Spoilern. Ich habe nur ein paar sporadische Folgen gehört. Ja, ihr redet dann vielleicht über zukünftige Folgen und dann, ich mag halt keine Spoiler und deswegen höre ich das dann später. Okay, wir geben uns Mühe, eigentlich normalerweise wenig zu spoilern und weisen darauf hin. Aber wir haben in den ersten Folgen sehr über einen Regisseur abgelästert, Richard Compton, der auch den Pilotfilm inszeniert hat, weil der echt ein total mieser Regisseur ist. Und der hat, es gibt die Story, als JMS sich dann hingesetzt hat, nachdem der Pilot abgedreht war, hat er gesagt, naja, so ganz zufrieden ist er mit dem Schnitt nicht von Herrn Compton. Hat Herr Compton die Arme verschränkt, hat gesagt, so, dann mach du doch, wenn du es besser kannst. Und dann war der gute JMS so eingeschüchtert, dass er gesagt hat, nee, mach mal. Und tatsächlich hat er dann irgendwie aus dem Papierkorb für die 98er-Version alternative Szenen rausgefischt, also alternative Takes von den Szenen, die deutlich besser waren als die, die im Pilotfilm gelandet sind, dem ursprünglichen. Richard Compton war, glaube ich, der Typ, der hat einfach die Kamera laufen lassen und gesagt, macht mal. Aber hat sich nie, so ein guter Regisseur oder eine gute Regisseurin, die denkt sich ja was dabei, wie sie Sachen inszeniert. Und das hat er halt gar nicht drauf gehabt. Das war halt, ich sag einfach mal, ein fauler Sack. Tja. Was mich da nochmal interessieren würde, ihr seid ja quasi dann Erstseher von der ganzen Geschichte. Also so, man sagt ja immer so ein bisschen, Ja, also viele sagen ja heute, heutzutage die Effekte, damals waren sie geil, heute kann man das nicht mehr gucken und so, ne? Und wenn man jetzt auch ihr mit so Star Trek aufgewachsen seid und da sehr sozialisiert seid, wie wir ja auch, wie findet ihr das so aus heutiger Sicht? So die Effekte, so das Ganze mit dem Einschränkung, dass das natürlich nicht viel Geld war, was die hatten. Ich finde, man merkt schon, dass es alt ist. Manche Shots, also manche Raumschiff-Shots gefallen mir nicht besonders gut, aber im Großen und Ganzen kann man das echt noch gut gucken und mich stört sowas sowieso nicht. Ich finde immer die Außenausnahmen von der Station, finde ich schön. Mhm. Und ja, teilweise sieht es halt aus wie ein altes Videospiel, ne, die Aufnahmen. Und das ist, aber mich stört es nicht, man merkt es aber halt. Ne? Auch die Nachtaufnahmen, dass man die Station häufig so mal im Gegenlicht von der Sonne gesehen hat, mal so Tagaufgang, Taguntergang, also Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Das fand ich irgendwie sehr schön dargestellt in der Serie. Also gerade die Station finde ich sehr schön anzusehen immer wieder. Die Schiffe, ja, okay, vielleicht so ein bisschen Videospieloptik, aber mich interessiert das tatsächlich auch nicht an der Stelle. Also ich nehme das gut hin, also das ist mir nicht wichtig, sag ich mal so. Ne? Da gucke ich gerne drüber hinweg. Genau. Ich erinnere mich nur tatsächlich, ich hatte ja damals zumindest irgendwie, ich weiß nicht, ob Pilot oder erste Folge irgendwie, keine Ahnung, also 1-2 Folgen muss ich ja mal im Fernsehen gesehen haben, damals, als es wiederholt wurde. Also, was weiß ich, vor über 20 Jahren halt, ne? Da kann ich mich halt. Alt. Ja, da kann ich mich halt nur erinnern tatsächlich, dass ich dachte, wie sieht denn das aus? Also jetzt nicht Weltraum und Schiffe, sondern tatsächlich die Station innen. Ne? Und dann geht er irgendwie da in den anderen Bereich und zum Volonen und man denkt sich so, was geht er da hin? Was ist da los? Wie sieht das da aus? Und ich dachte, ich hatte wirklich kurz gedacht, okay, hat jetzt die Wand gewackelt und so. Heute muss ich sagen, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich gucke ja auch leidenschaftlich alten Doctor Who in Schwarz-Weiß und so. Also wenn Kulisse wackelt, das ist völlig okay und es gehört irgendwie auch dazu, ja. Und ich bin überrascht über mich selber, dass ich das damals irgendwie als negativ wahrgenommen habe. Daran erinnere ich mich tatsächlich noch. Mhm. Na, also ich war tatsächlich halt so diese Star Trek ja Stück weit auch Weichzeichner-Optik irgendwie gewohnt. Und das ist mir direkt aufgefallen, aber die CGI oder Computergrafiken und so, das interessiert mich immer herzlich wenig, ehrlich gesagt. Ich habe dann auch öfter gelesen, ja, man müsste das damals geguckt haben, heute könnte man das gar nicht mehr so wahrnehmen, wie es da, das finde ich halt nicht. Ich finde, man kann das definitiv heute noch, die Story ist ja viel wichtiger, als ob mir jetzt das eine Raumschiff nicht gefällt. Und ich kann das komplett genießen und ja, guck's auch extra nicht so schnell, damit ich es verinnerlichen kann und nicht alles wieder vergesse so schnell. Also ich muss ja echt sagen, ich beneide dich tatsächlich, oder euch beide. Ja. Also Babylon 5 zum ersten Mal gucken. Ich glaube, Gregor und ich würden auch Geld dafür bezahlen, unser Gehirn auszulöschen, dass wir die Serie nochmal sehen können. Also ist jedes Wochenende. Ja, naja. So ist es halt, ne? Aber beim Wiederholen immer wieder eröffnen sich ja halt auch neue Blickwinkel, ne? Auch im Laufe der Zeit über die eigene Entwicklung sieht man ja manche Sachen dann nochmal ganz anders. Also so genieße ich es halt auch immer wieder Star Trek aufs Neue immer wieder zu gucken und Neues zu entdecken oder neu einzuschätzen und mich zu wundern, wie ich es früher mal gesehen habe oder so, ne? So interessant irgendwie. Man ändert ja auch seine Persönlichkeit ein Stück weit mit dem Alter. Ne? Also es gibt natürlich auch bei Star Trek ein paar Folgen, wo ich früher gedacht habe, boah, Kinder, was ist das langweilig? Und heute denke ich, ja doch, das trifft irgendwie meine Realität so ein bisschen mehr. Ne? Aber wenn man mit 12, 14 irgendwie so eine Serie guckt, oder 18, 19, ist das halt was anderes als mit Mitte 40. Das auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ja. Und ich kann dir tatsächlich, Tanja, nochmal empfehlen, wenn du die Serie noch etwas hast sacken lassen, das nochmal zu gucken und dann fallen dir viele Sachen auf, wo du denkst so, boah, ey krass, das haben die echt in der ersten Folge schon vorbereitet, was irgendwie 3 Staffeln später irgendwann mal zum Tragen kommt. Ja, es wird mir dann wahrscheinlich in dem Moment, wie du sagst, auffallen, aber tatsächlich, also während des Schauens habe ich das ja schon gemerkt, ne, wie Sachen aufgebaut wurden und angebahnt wurden oder dann halt eben Rückbezüge, die sich dann schließen. Was ich eben noch mal zur Optik sagen wollte, von wegen Star Trek und Weichzeichner. Also jetzt hier an Star Trek habe ich mich doch das ein oder andere Mal doch sehr erinnert gefühlt, weil irgendwie, was die Ausstattung betrifft, ich weiß nicht, ob es irgendwie ein Fundus gibt oder einen Großhändler, wo man Spacey-Ausstattung bestellen kann, weil das ist halt wirklich wie bei Star Trek. Also diese Kühlraumgitter, die werden ja inflationär eingesetzt, bei Babylon 5 auf jeden Fall, also sowohl auf der Station als auch bei, auf Mimbari-Schiffen und. generell halt einfach eine gute Lösung für hinten beleuchtete Wandverkleidungen. Und das kennen wir ja einfach auch immer wieder sehr prominent aus Star Trek, aus fremden Schiffen, Stationen etc. Ne? Und auch so andere Sachen. Oder ist es noch grün angestrichen. Kaffeetassen und so Geschichten. Ne? Oh ja, die Kaffeetassen. Bei den Kaffeetassen, wo wir mal gefragt haben, wie man die gesäubert hat. Ne? Spülbürste. Ja. Ja, vermutlich. Das war auch unsere Theorie dazu. Habe ich auch gedacht, ob das ein Zufall ist oder ob das tatsächlich da ein Fundus gibt, weil das sind ja exakt direkt Dacino-Tassen. Die werden wahrscheinlich so wie, ich meine, war es nicht bei Picard auch so, dass das irgendwie die Ikea-Lampen waren in der ersten Staffel im Finale? Ich glaube, das waren die 90er einfach. Ja, ja, das waren die bei 5 waren es einfach die 90er. Ja, oder in TNG die Teetasse, ne, von ikonisch ja, von Picard, genau. Ja, wahrscheinlich ist einfach der Zeitgeist ja. sehr eingefangen, ja. abgesehen davon, dass der Zeitgeist eh sehr eingefangen ist, ne, klar. Ja. Ja. Die haben auch sehr oft den Dollar Store um die Ecke geplündert, um da irgendwelche Utensilien rauszufischen. Die hatten nicht viel Geld. Wir haben uns wirklich teilweise in einer neuen Staffel über einen neuen Konferenztisch gefreut. Witz, dass wirklich irgendwann haben die einen neuen Konferenztisch und das wird nicht mal erwähnt, aber uns ist es aufgefallen, dass der Tisch neu ist und wir haben das voll abgefeiert. Sonderfolge Grauer Rat, hä? Wirklich, war Breaking News. Das war unglaublich. Sie haben einen neuen Tisch und so. Das war unfassbar. Also das ist man gar nicht gewohnt, wenn man sieht, dass sie $650,000 Budget ungefähr für eine Folge gehabt haben. Aber ich finde, die Kostüme sind dafür aber wirklich unglaublich gut. Die stechen echt hervor. Masken, ja, ne? Die Masken sind unglaublich gut. Ich suche dauernd die Ränder oder die, da findest du nichts. Die sind total gut gemacht. Also, super. Ich habe mich früher mal gefragt, bei dieser Zusammensetzung von diesem Rat auf der Station, dachte ich mir, dann gibt es 3 Völker, die haben so einen richtigen Platz und der Rest muss sich so eine Fraktion teilen. Und das sind so das ja auch. Aber wenn man sich dann heute so umguckt, G7, dann denkt man so, ja, ist eigentlich auch so, ne? Eigentlich ist es auch so, ne? Es gibt halt Sprechende. Ein paar haben Vetorecht, ja. Genau. Ja, das ist so. Sie haben doch, aber das wurde doch auch immer erklärt, ne? Also die Menschen, die Membari... Wir haben ja die Station irgendwie auch also finanziert gebaut, die Menschen natürlich primär und die anderen müssen sich irgendwie so und so viel wenige Prozent dann aufteilen. Ne? Die wurden weitervergeben, diese übrigen Prozent dann. Ich glaube, die haben sich gar nicht beteiligt, die anderen. Nee, die anderen nicht, ja, nein, aber jetzt hier im Rat. Ne? Also ich dachte, ja, genau. Die Membari hätten sich irgendwie finanziell beteiligt oder so, wie auch immer. Auf jeden Fall aber jetzt hier im Rat. Ne? Die Stimmen, es hat ja nicht jeder gleich viel Stimmen. Ne? Darum geht es doch auch. Ja. Genau. Ich glaube, ich habe es so verstanden, dass die in Anführungszeichen wichtigen Völker halt so eine Art Vetorecht haben, im Grunde genommen. Ich habe letztens so auch ein bisschen nochmal so gerewatcht und dann bin ich immer so hin und her gesprungen, nicht so am Stück, sondern immer so auf was ich so Bock hatte. Dann habe ich auch so die erste Folge nochmal gesehen, den ersten Auftritt von Londo Molari, ne? Wo er dann diese Rede hält über das Untergegangene, wo er dann halb betrunken zu Garibaldi sagt, ja, und wir sind jetzt nur noch eine Attraktion fürs Universum, nur noch geöffnet von 9 bis 5 Erdstandardzeit. und dann habe ich so im Nachhinein gedacht, wie traurig, der Betrunkene damals, so witzig, aber da ist so viel Trauer drin, was auch diese ganzen Ereignisse anstößt, dann mit diesem Mr. Morden, diesem Patententyp, der dann irgendwann auf die Station kommt mit der unglaublichen Frise und so, wie das alles so vorbereitet wird von so einem Volk, das mal einem alten Ruhm nachstrebt und ja, das ist vielschichtig. Ne? Ja, ja, der Morden hat mich mal an John Travolta erinnert, irgendwie vom Aussehen. Sagt er auch. Ja. Ah. Echt? Okay. Nein. Aber der war toll. Sein erster Auftritt war super, wo er da an der Docking Station am Security-Mann vorbei ist und sagte, na, wo kommen Sie her? Randgebiete. Und was Interessantes da gesehen? Ja. Einfach so weitergeht. Das hatte ich voll vergessen, dachte ich mir. Wie geil. Und das war auch sein einziger Auftritt in dieser Szene, in dieser Folge und erst nach der Folge danach. Es dauert eine Weile, bis das sich rausstellt, wie wichtig er wird. Ne? Ja. Das ist sehr mysteriös am Anfang und das macht, fand ich, hat schön eine Stimmung aufgebaut. Was mich interessiert, auch noch ein bisschen interessiert, Sascha hat vorhin ja gesagt, man sieht ja Dinge mal anders, wenn man sie später nochmal neu sieht. Uns ging es beim Rewatch oder mir auf jeden Fall auch so, dass ich früher in meiner Erinnerung an die Serie früher irgendwie froh war, als wir so Sinclair hinter uns hatten und den Sonny Boy Sheridan hatten. Und jetzt, als ich das nochmal gesehen hatte oder nochmal, habe ich gesagt, oh, wie viele gute Sachen auch Sinclair hatte und wie viele tolle Momente er auch hatte. Und dann fiel mir wieder einfach ein, dass Sheridan mir sogar in den ersten Folgen ein bisschen auf den Sack gegangen ist. Um das mal. Also wenn ich das bei Twitter richtig verfolgt habe, stößt du da in das gleiche Horn, wie zumindest eine der Damen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich bin da voll bei Sinclair gewesen. Ne? Ich fand ihn richtig gut. Unaufgeregte Führungskraft irgendwie so, auf eine besondere Art hatte der. Ne? Sie haben ja da in der ersten Staffel wirklich viel aufgebaut, auf allen Ebenen, bei allen Charakteren wurde da so viel aufgebaut. Und ich finde, ne, also gerade natürlich um Sinclair ja auch, Und Sheridan musste da einerseits irgendwie undankbar quasi dann die Lücke füllen. Mir ist natürlich bekannt, wie es dazu kam, dass der Schauspieler gewechselt hat. Das war ja keine Absicht, aber also nicht erstmal so geplant, aber man musste ja dann damit umgehen, dass er dann die Rolle nicht weiter erfüllen konnte und dass man ihm dann, also ich hatte ehrlich gesagt Sorge, dass Sinclair sterben muss irgendwie, dass sie ihn rausschreiben, rauskicken, dass er von heute auf morgen einfach, gut, er war ja zwar von heute auf morgen weg, aber der Handlungsstrang, der da sich angebahnt hatte, der wurde ja wieder aufgenommen und es hat ja irgendwie ein Ende genommen, ne, und eine Entwicklung, also es war ja, ne, es ist ja wahnsinnig viel daraus erwachsen, ne, was mit Sinclair geworden ist. Und ich fand es halt total gut, dass der Schauspieler dann auch tatsächlich nochmal zur Verfügung stand, dass der dann wieder kam. Also das war ein toller Bogen, fand ich. Richtig gut. Fand es sehr schade, dass er dann halt nicht mehr da war, dass er nach einer Staffel weg war als Commander eben für die Station. Aber der Bogen, der war sehr gut. Ne? Dass er dann Wellen wurde und so weiter. Also das war wirklich... stark, ne? Also das ist ein guter, gut gerettet. Also erstmal richtig gut was aufgebaut und dann irgendwie noch eine Lösung in der Not gefunden. Das schaffen sie in der Serie, finde ich, nicht immer so gut. Man sieht, dass sie immer mal in Nöten sind, ne? Aber es klappt nicht immer so gut wie jetzt hier, ne? Und wie gesagt, Sheridan, undankbare Lücke zu füllen, ne? Und dann werden Plottelemente ihm übergestülpt und er füllt es halt nicht aus. Und er ist also für mich einfach super unsympathisch. Er kommt daher als Sunny Boy. Mir ist klar, dass auch der Schauspieler natürlich, ich meine, ich habe früher auch Agente mit Herz geguckt, ganz genau, ja. Oder woher man ihn noch alles kennt, das sind, na klar, dachte ich irgendwie, das ist ein Publikumsliebling, ne? Bestimmt hätte ich es damals auch so gesehen, ach, da ist der Schauspieler, ja, okay, der ist gut anzugucken. Aber inhaltlich und was da geliefert wird, boah, Leute, ganz übel. Und ich finde, das wird auch nicht wirklich so viel besser. Also es gibt ernsthaft, es wird, also ja, er findet sich und die Rolle nimmt eine Entwicklung. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich für Sunny da irgendwie was benennen darf, aber um es mal so ein bisschen diffuser zu halten. Ja, er findet irgendwie so seinen Weg, aber die Rolle wird halt auch überfrachtet mit Hintergrund und mit, also wirklich, mit jeder Trope, die man hätte aus dem Hut zaubern können. Es war so elendlich langweilig. Ich musste teilweise lachen aus Verzweiflung und konnte Texte mitsprechen, die ich noch nie gehört habe, weil es so vorhersehbar voller Klischee triefte. Und dann wird das alles darin abgearbeitet und wie Delenn sich deswegen dann verändern muss. Ich finde das alles wirklich schade, ja. Und wie das alles aneinander abgearbeitet wird und dann fängt es sich so ein bisschen, dass ich auch interessiert war, wie es weitergeht, na klar. Aber wie er so zum Helden stilisiert wird und was er da eigentlich gar nicht für tut und leistet, ja. Dieses Überbordende, was ihm da so übergestülpt immer werden soll, das finde ich einfach, das passt. Also für mich ist es so eine Inszenierung des Helden, ne, des Mannes. Aber es wird nicht eingelöst für mich als Zuschauerin und das ist bis zuletzt leider in die fünfte Staffel. Ich habe gestern das Ende gesehen und ich war erschrocken, wie sehr dann in dieser letzten Folge auf die Tränendrüse inszeniert wurde. Ja, ich habe auch geheult, ja. Aber das, also bei mir ist das kein Indiz, ehrlich gesagt, ich heule ja quasi immer. Ja? Niemand kann diese Folge gucken, ohne zu heulen. Das denke ich nämlich auch. Nerdpunk hatte mir geschrieben, nur jemand mit einem Herz aus Stein kann hier nicht heulen. Ja, das denke ich auch, aber es ist halt wirklich auch, es wird alles dafür getan, das so zu inszenieren. Und ganz ehrlich, gibt es, also Das ist mit Mühe und Not dahin gedrückt, ne? Natürlich habe ich mich auch drauf eingelassen. Ich hätte auch sagen können, nee, mache ich nicht mit, ne? Bin ich jetzt raus oder so? Oder emotional zumindest raus. Habe ich nicht gemacht, ist okay, ja? Aber hier wird was gefordert, was vorher nicht gezeigt wurde, nicht eingelöst wurde. Ich finde, Sheridan ist gerade in der fünften Staffel der letzte Schnösel ohne Handlung. Oh ja. Ja? Und vorher war es auch nicht wirklich optimal. Also ich habe Sinclair sehr nachgetraut, wobei ich es, wie gesagt, sehr, sehr gut fand und gleich bin ich mit meinem Monolog fertig, dass sie es geschafft haben, mit so einem ausgebauten Hauptcharakter so eine Wendung zu bringen und das noch nicht mal geplant, ne? Ja. Und ihn da rauszunehmen und ihm trotzdem noch eine wichtige Handlung für die ganze Serie mitzugeben und ihn wiederbekommen zu lassen und so, das fand ich extrem gut. Hätte man es geplant, hätte ich gesagt, wäre super geplant. Also. Ja, ich meine, man muss sich überlegen, der Hauptcharakter, Hauptdarsteller, der Träger quasi der Serie, springt dir ab nach einer Staffel. Das wäre für andere Serien, glaube ich, das Aus gewesen. Und das zu so einem, und gerade dieser Zweiteiler mit Sinclair, wo er wieder auftaucht, auch mit Zeitreisegeschichte, ist ja absolut großartig. Ich habe damals gefeiert vom Fernsehen, als ich das gesehen habe. Einfach, weil einfach total super war, diese Folge, diese Doppelfolge. Krass. Ja. Und du rennst bei uns offene Türen ein. Also wir haben ja mehrfach gesagt, gerade in seiner neuen Funktion später ist er komplett überfordert beziehungsweise inkompetent. Das ist Peter-Prinzip. Also er hatte er ist Stufe der Unfähigkeit Also erreicht. Inkompetent ist er eigentlich fast immer, finde ich. Ja, er kann Reden schwingen, wenn man aber hinhört, ist da meistens kaum Inhalt, aber es wirkt so, als ob jeder zuhören muss und dann sind alle begeistert und machen mit, ja, jubelt bitte. Und ich denke mir, Mann, was hast du gesprochen? Irgendwie gar nichts, ne? Aber Hauptsache braun gebrannt und weiße Zähne, ich weiß auch nicht, was soll das? Irgendwie so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber Hauptsache die Haare sitzen. Ganz ehrlich, das ist auch das Motto von Prinz Eisenherz. Aber als er aus Saldum zurückgekehrt ist, die Rede, die er da gehalten hat, die fand ich gut. Ist fast 1:1 die Independence Day-Rede vom Präsidenten. Also, das ist unglaublich. Ich habe auch Sinclair erstmal nachgetraut. Das war für mich auch so ein Ned Stark-Moment, weil ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich wusste nichts von den Umständen und dachte auf einmal, hey, Moment, mein Vorschaubild ist doch nicht Sinclair, wer ist denn das? Guter Vergleich, ja. Ja, und dann, ich war erstmal echt schockiert und war dann auch die erste Folge mit Sheridan doof, weil er dann auch diese leere Rede da dauernd halten wollte. Hat ja am Ende keiner zugehört, was vielleicht auch besser war. Und aber ich habe mich dann echt tatsächlich viel schneller, als ich dachte, an ihn gewöhnt. Weil am Anfang fand ich ihn richtig cool dann und jetzt hat er wieder abgenommen, weil ich diese philosophischen, schnulzigen Dialoge mit der Delenn nicht mehr ertragen konnte. Ich fand, dass die haben auch dauernd dasselbe gesagt, nur paraphrasiert irgendwie. Das hat mich echt ein bisschen, war mir ein Tick zu schnulzig und auch ein Tick zu philosophisch, auch ein paar andere Dialoge, da ging es mir sehr ins, ja, jetzt hast du doch jetzt schon dreimal gesagt, jetzt kommt zum Ende. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die größte Love Story ever told im Universum, das trifft nur in ganz kleinen Teilen zu, eine Zeit lang, aber ab einem gewissen Punkt kaufe ich den beiden diese Beziehung einfach nicht mehr ab. Ja, nee, überhaupt nicht. Ich habe da unglaubliche Probleme mit. Bezeichnend war doch die Szene, wo sie sich seit Monaten nicht mehr gesehen haben und es gibt ein Küsschen auf die Stirn oder sowas. Ja. Ne? Sie sind schon verlobt und sie haben keine Zeit, sich zu treffen. Das ist eh so ein Thema, das finde ich ganz interessant, wie keuch die da alle leben. Das finde ich sehr irritierend, aber ich glaube, ich will das nicht gleich zu einem anderen Thema rumreißen. Redet ihr nochmal erstmal? Ich glaube, Garibaldi hat aber auch gern ein Küsschen auf die Stirn bekommen. Der war ein bisschen salty dann. Ja, aber das waren halt die 90er, da wurde halt Sex dargestellt mit einem Raumschiff, was in die Andock Bay fliegt. Ja, oder wie war es bei Marcus, der dann saß als hier der ist doch noch Stock rein, Stock raus. Stock rein, Stock genau, raus. Stock rein, Stock raus im Kampfstab. Genau, wie du hinten leise hörst, wie der Doc mit Number One und weg ist, ne, und er dann einfach nur Stock rein, Stock raus. Ach, warte, bist du schon so weit, Sonny? Ja doch, da müsste auf dem Mars bist du schon, oder? Gewesen sein, ne? Wo, ich habe sie dann nicht. Aber wir haben jetzt echt nicht viel gespoilert. Ich habe mich auch auf Spoiler ein bisschen eingestellt und ich habe versehentlich auch auf Twitter schon ein paar Sachen gelesen. Also jetzt letzte Folge würde ich gerne, also so dass es gibt ja wahrscheinlich noch irgendeinen Plot-Twist, den würde ich ungern erfahren, aber so Kleinigkeiten. Ja. Ich habe ja schon erfahren, dass Garibaldi dann irgendwie noch alkoholsüchtig wird wieder. Ne? Apropos Garibaldi, das ist auch so ein Ding. Unser größter Schreckmoment. Also wir hatten immer so den Late Garibaldi im Kopf, als wir die Serie wieder gestartet haben. Und waren erschüttert, erstmal über die Haarpracht von dem Guten in der ersten Staffel. Und zum Zweiten, wie unglaublich inkompetent der ist am Anfang der Serie. Dass der den Job noch hat, das habe ich mir auch gedacht. Das ist doch kein Sicherheitschef, dass der den Job überhaupt noch hat. Die Evakuierung der Station dauert 4 Tage und alle Fluchtwege führen in die Bar. Das Beste war, wo er mit 4 Mann diesen einen Typen zum Fahrstuhl gebracht hat. Und der hat die einfach nur durch Schubsen, hat er die einfach wirklich sich... Ich habe dieses Video ewig lange dann auf dem Handy gehabt davon und habe das Leuten gezeigt und es war einfach ein super Comedy-Moment, wo der Typ mit der 5 Mann einfach mit Schubsen und an den Fahrstuhl springen kommen konnte. Das war schon hart. Ja, da musste ich auch wirklich mit den Zähnen knirschen. Aber ich habe zum Beispiel eure Folge gehört und da war ich eine Sache war ich anderer Meinung. Ihr habt dann gesagt, dass die Dame, es war ja vorausschaubar, dass sie den Automaten nutzt, um dann ihm die Kraft abzusaugen und er stirbt und sie kann weiterleben. Ich fand das tatsächlich gut, weil ich stehe voll auf Happy Ends. Ihr habt das irgendwie kritisiert, dass ihr das nicht so ein gutes Ende fandet. Ich habe mich da voll gefreut und dachte, yes, ich habe nämlich alles gehofft, sie machen es so. Und ich freue mich dann, habe mich dann schon für die alte Dame gefreut. Ja, aber krass auch, dass dieses Gerät, was in so einer Star Trek-Serie halt irgendwie einmal auftauchen würde und nie wieder erwähnt würde, plötzlich halt eine essentielle Rolle spielt, um einen Charakter aber zu wenn so ein Gerät existiert, würde es mich auch wundern, wenn das da keine Rolle spielen würde später, weil das ist ja so ein krasses, das hat ja so eine Macht eigentlich. Ne? Was mich mal interessieren würde, ihr habt ja schon das Ende des Schattenkrieges beide erlebt. Ja. Da gab es ja auch große Diskussionen anno dazu mal schon, als die Folge das erste Mal ausgestrahlt wurde und auch wir haben darüber heiß diskutiert im Podcast, sind aber zu der Meinung gekommen, das war gut so, dass das Ding nicht in einer epischen Schlacht endet, sondern einfach in einer Sheridan-Rede sozusagen. Und man das quasi auf einer Diskussion quasi beendet, diesen Schattenkrieg. Da waren damals einige Leute enttäuscht. Wie ist es euch gegangen? Na, die Volonen wurden so ein bisschen entzaubert, was ich aber nicht schlimm fand. Ich war irgendwie, ich hatte noch nicht mit dem Finale gerechnet, so früh in der Staffel, deswegen war ich dann so plötzlich aufgehorcht. Und ich fand es aber super gut, weil ich mag solche epischen Storylines, aber die gingen ja nun schon sehr lange und ich mag es auch, wenn die dann irgendwann mal beendet sind. Deswegen, ich dachte auch erst, hey, das kann nicht sein, da kommt jetzt doch gleich noch irgendwie hinter der Gelande jemand vorgehüpft, weil ich hab's erstmal nicht glauben wollen, dass es wirklich, der Krieg wirklich beendet ist. Ja. Das war schon krasser. Also für mich war die Folge sehr mitreißend. Ich fand's gut, wie sie es gemacht haben. Ja. Tanja, wie ging's dir? Ja, also wenn ich auf eine epische Schlacht verzichten kann, dann mache ich das sehr gerne. Also Sheridans Reden funktionieren für mich eher nicht so unbedingt, aber ich bin auch froh, wenn sie sich nicht irgendwie bis zum Ende alle die Köpfe einschlagen. Ja, ich ehrlich gesagt, das ist jetzt tatsächlich eingetreten, was Sunny verhindern will für sich. Ich habe es halt sehr schnell durchgeguckt. Ich war auch lange krank Ende letzten Jahres und da konnte ich dann halt einfach mal ein paar Folgen am Tag gucken. So an alle Details erinnere ich mich gar nicht mehr. Ich erinnere mich allerdings noch, wie irritiert ich war und teilweise auch ein bisschen genervt, wie sie dann da rumgeflogen sind und wollten weitere Mitkämpfende finden und eben auch die allerersten. Und dann hatte Ivanova ja auch jemanden gefunden, die dann meinten, meldet euch. Und ich dachte die ganze Zeit, wann meldet sie sich denn bei denen? Aber das haben wir halt einfach nur nicht gesehen, ne? Wen sie denn da alles am Ende noch zusammengekratzt haben. Das war halt so ein bisschen diffus. Also ich war sehr desorientiert. Ja. Die haben so ein paar Sachen auch wirklich nicht eingesetzt. Ich bin immer noch traurig, dass wir nie drei große Maschinen im Einsatz gesehen haben. Da haben sie mehrfach, da wurde das Große eingeführt, das ist drei, das ist der Planet Epsilon, wir sind hier, das ist unsere Geheimwaffe. Sie sagen sogar in der dritten Staffel, sollen wir drei kontakten? Nein, den möchte ich jetzt noch in der Hinterhand haben, damit wir noch irgendeinen Ass im Ärmel haben, aber der wird nie eingesetzt. Ja, zumindest als Kommunikationsverstärkung. Ne? Sie hätten keine Kommunikation gehabt ohne ihn. Aber die machen ja oft so Rettung letzter Sekunde in der Serie und deswegen dachte ich, Thrall wird die Deus Ex Machina dann werden am Ende und war, und dass es dann anders kam, fand ich dann aber erfrischend. Aber stimmt schon, also die haben ja schon nochmal eingesetzt, aber hätte mehr sein können, ja. Da brauchten sie nicht Deus Ex Thrall, da hatten sie Deus Ex Lorien. Ja, dem habe ich erstmal voll misstraut am Anfang, ich weiß nicht warum, der war total, so. Aber seine beruhigende Stimme. Ach, Folge mit dem hat mich so genervt, wo der Sherry dann am Lagerfeuer voll labert, ich denke mir so, tick, jetzt sei still, tack. Weil das war so ein Dialog, wo ich dachte, Junge, ich hab's jetzt verstanden, ne? Also. Und wir saßen alle da bei den weiteren Folgenbesprechungen und haben gesagt, Garibaldi hat recht, der hat einen Punkt. Ja? Da kommt, Sheridan wieder zurück, hat dieses komische Alien im Schlepptau, hält eine Independence Day Rede und alle sagen, ja, wunderbar, machen wir weiter wie vorher. Und er sagt so, hallo, kann mal jemand, wer ist der Typ eigentlich? Er war nur leider so kindisch, fand ich. Er hätte das ja mal ernsthaft anbringen können. Ich fand ihn echt in der Besprechung sehr seltsam und dann ist er auch einfach gegangen und dann opfere ich mich jetzt bei den Volonen. Ah, das fand ich so ein bisschen, aber trotzdem, gut, da kommt ja, das wollen wir jetzt mal nicht spoilern, das gibt ja noch Gründe dafür, aber trotzdem ist es super mit, okay, dann gehe ich mich mal in mein Schwert stürzen. Ja. Wenn noch einer was, habe ich noch irgendwo Schulden? Bis dann, ne? Stehe ich auf einer Plane? Stehe ich auf einer Plane, wo er dann mit Zack und den vier, wo er sagt, soll ich mit meinem Sicherheitsteam reingehen? Wo Sheridan sagt, nee, nehmen Sie nur ein paar Männer mit. Da dachte ich mir, was ist denn der Unterschied? Ja, genau, das ist sein Team. Ja, das ist so geil. Ich hätte draußen gewartet, Sascha, und gesagt, hier, du gehst vor und ich komme dann nur als Geheimwaffe. Mhm. Ja. Ne? Die nie eingesetzt wird. Die nie eingesetzt wird. bei Dral. Obwohl, sie haben versucht, Dral im Finale der dritten Staffel zu rufen, weil es die Schattenschiffe um die Station waren. Und da kamen sie aber nicht durch, Funkverbindung gestört und so, wie es dann sich so gehört. Aber dieser Satz, also dieses Gespräch auf Sahadu mit diesem, das hat mich damals immer total irritiert. Wer ist dieser alte Typ, der da plötzlich saß mit Anne Sheridan, die ja auch aus dem Nichts dann wiederkam, was ich aber irgendwo, es ging noch so, aber Mr. Morden, und dann saßen die da und der einzig coole Move von dem fand ich, wissen Sie was, wenn Sie jetzt nicht mitspielen, muss ich Ihnen leider sprichwörtlich Ihre Basis entziehen. Und dieser Wechsel auf die Schattenschiffe, die um die Station, das ist so ein Moment, der mich kriegt, aber wenn ich drüber nachdenke, dachte ich mir, wer zum Teufel ist dieser alte Typ, der da gesessen hat? Ja, mit der Ehefrau von Sheridan, also da haben sie wirklich auch nochmal einen Bogen überspannt, ne? Also noch, fand ich auch nicht noch gut, mehr ja. Drama um Sheridan. Wir haben es auch verstanden so, ne? Also, naja. Das war so ein GZSZ-Moment, fand ich jetzt, weil wenn das so, ich wusste schon, als sie erwähnt haben, dass deine Frau gestorben ist, wusste ich schon, dass die vorkommt, weil das ist leider ganz, ganz oft in Serien so, dass dann, wenn alle, also wenn sie meinen, sie müssten noch mehr Spannung aufbauen, was sie meiner Meinung nach nicht hätten tun müssen, kommt dann sowas. Und da hat mich auch ein bisschen genervt langsam, dass die Len eigentlich immer alles weiß, aber es keinem verrät. Und dann, ach ja, stimmt, das wusste ich ja schon. Ach, ich hab doch noch ein paar weiße Sterne. Da gibt es ein Ritual für. Da habe ich jetzt übrigens auch, als ich das jetzt nochmal in der vierten Staffel jetzt gesehen habe, da war ich auch total irritiert, dass die Len sagte, ich wusste ja immer, dass seine Frau zurückkommt, aber ich dachte immer, bis dahin ist es okay, ist schon gelaufen mit uns. Vor allen Dingen, was? Sie sagte am Anfang, im Minbari lügen nicht. Und dann war ich ja zunehmend genervt, dass er immer so Dinge zurückhält. Und dann plötzlich droppte die so, ha, ich wusste das schon. Und dann sagt sie aber jetzt in der vierten Staffel auf einmal, ja, Minbari sagen nie die ganze Wahrheit. Dachte ich, aha, siehste, daher kommt's. Die Minbari sind auch zunehmend, also die waren auch immer so, reine Minbari-Folgen waren meistens immer so ein bisschen so durchquälend für uns. Lenier ist cool. Und die Folge mit Garibaldi und seinem Motorrad habe ich mega gefeiert. Das ist eines der wenigen guten GIFs, die man findet, außer oh yes. Ja, GIF, das ist ja wirklich eine Wüste. Was ich damals auch dramatisch fand, war der Tod von Kosch. Ja, und, auch so überraschend. Und ich wusste noch genau, dass ich mich in den 90er Jahren echt so dumm war, dass ich nicht verstanden habe, warum Sheridan parallel mit seinem Vater diesen Traum hat, bis ich irgendwann, natürlich klar, das soll Kosch sein. Und ich habe mir gedacht, das ist so naheliegend, aber dann kommt ja dieser andere, kommt ja Ulkosch, ne? Ja. Heißt er, ne? Der ja ihn spielen soll, aber er sieht komplett äußerlich anders aus. Also wenn ich dich spielen sollte und du immer einen Raumanzug tragen würdest, würde ich doch auch diesen Raumanzug doch tragen, der genauso aussieht, um dich zu spielen. Ich oder? Weiß nicht, vielleicht komme ich mit dem anderen Raumanzug besser durch die Türen. Ich glaube, ich sowieso nicht mit dir. Da glaube ich manchmal, die machen das extra, damit auch der letzte Zuschauer versteht, dass das nicht wirklich Kosch ist. Ich glaube, das ist so ein, ja guck mal, das ist aber nicht der echte Kosch. Weil wenn sie jetzt die Original hätten, vielleicht manche das nicht gecheckt, dass er tot ist, keine Ahnung. Weil ich habe mich da auch gewundert und habe überlegt, habe mir das versucht zusammenzureimen. Ihr habt ja nie die großen Star Treks Babylon 5 Kriege der 90er erlebt, die wir gegangen sind als Fans beider Franchise. Habt ihr euch aber trotzdem gefreut, als ihr Majee Barrett Roddenberry in einer Folge gesehen habt? Rachel, ja. Ja, ja. Also Rachel, generell, ne? Auch Jeffrey Combs, da habe ich mich auch sehr gefreut. Ja, bei Hom. Ja. Genau. Ja, das sind einige. Auch ein paar Nebenrollen, die ich so, wo ich auch dachte, den kenne ich von Star Trek, wusste aber den Namen nicht mehr, weil der auch da eine Nebenrolle gespielt hat. Ja, das finde ich schön. Ich verstehe auch diesen Krieg gar nicht. Klar, am Anfang hat es ganz schöne Vibes, wo ich auch dauernd an Deep Space Nine denken muss. Das lässt aber dann schnell nach. Es liegt halt daran, das Setting ist ähnlich. Natürlich waren früher auch Charakter immer sehr, die hatten immer bestimmte Attribute. Das wurde halt damals so geschrieben. Aber ich finde, das entfernt sich dann auch sehr schnell davon. Und für mich ist es gar kein Vergleich mehr mittlerweile. Das war ja damals so ein bisschen Friedensangebot, dass Matthew Roddenberry rübergekommen ist. Ah, okay, guck und an. Da eine Centauri gespielt hat. Und ich meine, die Folge schon gesehen? Ich hätte doch Rachel Barrett erkannt. Das war in der zweiten Staffel. Echt? Dann habe ich sie wieder vergessen. Sie hat wir und Londo von dem erzählt, dass beide Imperatoren werden. Stimmt. Aber ich muss auch sagen, die Centauri sind für mich mit das Spannendste. Und gerade die Beziehung zwischen Jakar und Molari, da merke ich halt immer, wie ich dran klebe, wenn die irgendwas aushacken. Ja, super klasse. Also die sind halt nicht nur richtig gut geschrieben, sondern auch richtig, richtig gut inszeniert und gespielt. Ne? Absolut. Das ist der Wahnsinn. Ja. Und bei denen ist ja wirklich so, die kannst du ja, das haben sie ja gemacht, die kannst du ja zusammen in einen abgestürzten Aufzug stecken. Genau. Und die tragen eine Folge, ne? Das ist. Das musst du erstmal hinkriegen. Aber ich habe auch, ich glaube, ich fand selten eine Science-Fiction-Szene so beeindruckend in einer Serie wie dieser Moment, wo Londo über Nahen steht und in der Spiegelung, wo die Massebeschleuniger aktiv sind, wenn der Nahen Heimatplanet von den Centauri bombardiert wird, nachdem die Schatten die Flotte. Ja, und er wollte es ja noch, es war ja dann schon der andere. Es war aber seine Schuld. Ja, ja, es war Refa. Refa, genau, oh, Lord Refa. Oh. Ich sag nur der Song, ne? Also später, das ist so großartig. Ah, ja. Herrlich. Ich hab mir nie gedacht, dass wir nochmal neue Erstseher finden. Das finde ich super. Ich verfolge eure Tweets wirklich mit großer Begeisterung. Da wird es jetzt, denke ich, auch immer mehr geben. Also auch in den USA gibt es auch immer wieder Leute. Ich habe jetzt gerade einen Twitter-Account entdeckt, wo Erstseher einen Podcast machen. Oh, ja, cool. Ja, hier. Da wurde ich ja auch schon gefragt, aber da habe ich, ich habe auch schon Leute angeschrieben, habe ich nicht einen Erstseher-Podcast, aber ich kann mal nicht eben so einen Podcast anfangen, das denkt man so einfach, aber ich habe ja jetzt gerade einen anderen Podcast gestartet. Ich meine, ich finde das ja nett, dass Leute da auf mich zukommen, aber das war mir dann tatsächlich, vor allen Dingen bin ich auch echt langsam mit dem Gucken, nicht nur, weil ich es genießen will, auch weil ich halt auch, ja, mit dem Kleinen, ich kann nicht jeden Abend gucken und kann nicht immer selbst so entscheiden, wann ich gucke oder aufnehme. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, ja. Habt ihr euch eigentlich selber Theorien zurechtgelegt im Laufe der Zeit und sind die in Erfüllung gegangen oder habt ihr völlig daneben gelegen? Teils, teils. Also ich habe tatsächlich nochmal heute meinen einen Chat, wo ich mich parallel unterhalten habe. Ich hatte so ein bisschen betreutes Gucken. nochmal durchgescrollt. Wer betreut dich denn da? Das war der Nerdpunk. Micha, genau. Hallo, Micha. Und wir haben da uns ausgetauscht und hat immer versucht, spoilerarm oder spoilerfrei irgendwie Dinge einzubringen. Und das war ganz interessant. Also vor allem die erste Staffel, da war ich, habe ich jetzt im Nachhinein nochmal gesehen, da war ich echt begeistert. Das war von Anfang an, war ich voll drin. Und hatte auch die Mimbari erstmal direkt in Verdacht, was die so treiben. Ich habe denen ihre Friedensbemühungen erstmal nicht ganz so sehr abgenommen. Da war ich immer nicht so, weil ja um den Grauen Rat auch so ein Geheimnis rumgemacht wurde. Und dann habe ich sie so ein bisschen verdächtigt, ne, dass sie was planen mit den Menschen. Also es war ja dann relativ bald klar, dass sie halt eigentlich viel weiterentwickelt sind und dass sie die Menschheit längst hätten platt machen können. Und dass sie sich dann so zurückgenommen haben, da war dann die Frage, brauchen die vielleicht für die Zukunft, also brauchen sie die Erde als Puffer oder was ist da noch, was kommt da noch die irgendwann? Die Seelen waren doch auch in den drinnen, haben sie gedacht, ne? Ja, das ist ja dann tatsächlich die Wahrheit. Ne? Aber ich hatte halt die Idee oder den Verdacht, dass dann irgendwann der Vorhang fällt und dann kommt die Wahrheit ans Licht. Also, aber dass es wirklich so eine wohlwollende, nette Wahrheit war, da hatte ich am Anfang so ein bisschen Zweifel. Wusste ich nicht so richtig. Mhm. Genau, ja. Denen habe ich nicht misstraut. Ich habe aber auch nicht so viel Theorien gesponnen, weil ich bin auch sehr inaktiv auf Twitter aktuell. Ich habe nicht so die Lust momentan, das gibt's ja auch mal. Und ich habe dann nur so im Kleinen ein bisschen, was jetzt in der Folge noch passiert, aber so richtig, ich hab mich mal einfach berieseln lassen. Ja, auf Twitter. Aber beim Imperator, da habe ich versucht, selber zu erraten, wer ihn am Ende tötet, und da lag ich falsch. Ja. Ah. Wurde dann aber gespoilert und dann war es mit Rätselraten vorbei. Nein, na toll. Ja. Also es war wirklich früher TM, als wir das geguckt haben, das war ja übrigens auch revolutionär, was ja damals passierte, nämlich dass JMS damals in den Usenet-Foren auch aktiv war. Und das war so die erste Serie, die ich so begleitet habe, quasi durch das frühe Internet verfolgt habe. Und dann gab's halt immer diese Traumsequenzen. Oder es gab halt Andeutungen über Prophezeiungen, keine Ahnung was. Und da wurde halt immer philosophiert, was kann das bedeuten? Und JMS hat das Ganze auch noch ein bisschen mit befeuert und sowas. Dieser Lurker's Guide ist ja auch total interessant, was JMS da manchmal von sich gibt. An Rechtfertigungen, wenn er auf einen Fehler hingewiesen wurde. Es ist wirklich, also er macht es echt oft schlimmer. Mhm. Wirklich, also die Mischung aus latent angepisst sein ist super. Aber es war halt früher wirklich so totales Rätselraten. Wie geht das jetzt weiter? Was hat diese, was, oh, Ivanova hat in dem Traum einen Raben auf der Schulter. Was hat das wohl zu bedeuten? Was könnte wohl das Auge sein, was sieht? Ich hatte da auch teilweise so Propheten-Vibes von Deep Space Nine, wenn dann diese verschiedenen Leute dann mit Sheridan reden. Also wir haben einen Captain, der am Ende der Auserwählte wird. Ja, und er redet mit Gesandte quasi. Ja. Das hatte schon Ähnlichkeit. Was ich mich gefragt habe die ganze Zeit, vielleicht könnt ihr mir das beantworten, die Schatten werden ja von Anfang an als übermächtige Bedrohung dargestellt. Und als unbekannte Spezies, man weiß nicht, kann man die überhaupt besiegen. Und dann wird immer gesagt, ja, bald greifen sie an, bald greifen sie an. Und ich dachte mir irgendwann, ja, worauf warten die denn jetzt noch? Weil das wird ja gesagt, naja, sie wissen ja nicht, dass, also die Menschheit weiß ja noch nicht, dass wir da sind, deswegen warten wir noch. Aber irgendwann weiß es ja irgendwie jeder. Das ist ja dann Flurfunk. Und trotzdem greifen die dauernd nicht an. Da habe ich mich dann gefragt, worauf die jetzt eigentlich warten, die Schatten. Ja. Naja, die Schatten wollen ja nicht direkt angreifen. Die wollen ja quasi andere Völker manipulieren, dass sie sich gegenseitig angreifen. Und deswegen ist es, glaube ich, der Grund für die, meine Theorie, der Grund für die Zurückhaltung. Ja. Also, weil die Länder dauernd sagt, die werden bald angreifen, die werden kommen. Oder sie werden kommen, sagt sie immer, genau. Ja, vielleicht nur, entschuldige, Gregor. Soll ich das dritte Zeitalter nochmal erklären? Nee, stimmt schon, ihr habt recht. Die wollen ja diese Konflikte. Die sind ja überzeugt, dass da durch Konflikt Weiterentwicklung jetzt steht. Genau, genau. Ja, genau. Ja, durch, das, durch Unfrieden sehen. Ich erinnere mich. Deshalb ja diese beiden Fragen, was willst du und wer bist du? Ne? Ja. Und deswegen, um da nochmal drauf zurückzugreifen, auf das Ende des Schattenkrieges, finde ich das sehr gut, weil es wird ja gesagt, die Menschheit hat jetzt eine Evolutionsstufe erreicht, dass sie für sich selber sorgen kann. Und halt, indem sie halt ihre Eltern hinterfragt und sagt, wir brauchen euch nicht mehr. Und nicht, um das Bild, um bei dem Bildnis zu bleiben, den Eltern ins Gesicht haut, das Haus abfackelt beim Gehen, sondern dass er versagt, nee, also wirklich bis hier und nicht weiter. Also vielen Dank für die letzten paar Millionchen Jahre. Aber jetzt könnt ihr euch mal hier langsam unsere eigenen Wege gehen lassen. Und deswegen finde ich diesen, dass es halt nicht in einem großen Kampf endet, finde ich großartig. Ja, stimmt. Hat mir auch gefallen, ja. Ich finde, diesen letzten evolutionären Sprung haben sie geschafft, als sie es geschafft haben, in 10 Jahren 5 Raumstationen zu bauen. Und damit haben sie sich von jeglicher Bürokratie befreit. Da kriegst du in Deutschland nicht mal eine genehmigt für. Derzeit wäre kein Flughafen zur Hälfte gebaut. Nicht nur, um diese zu bauen, sondern immer nachdem eine zerstört wurde, dann wieder eine zu bauen. Die Ressourcen immer wieder zu investieren, das ist erstaunlich. Ja. Und in der Zeit auch. Über die Lage auch mal geredet, glaube ich. Ne? Wenn jetzt 4 verloren sind, vielleicht sollten wir woanders bauen. Ja, weil die haben das ja dann auch nicht getan. Parallel gebaut. Haben die haben dann ja, stimmt, ja. Stimmt. Ja. Die haben dann ja wirklich in 10 Jahren die 5 nacheinander gebaut. Das ist ja dann noch. Ja, ne? das ist so eine der Schwachstellen für mich und später die Sache mit diesem, warum der Erdmann-Bari-Krieg aufgehört hat. Aber das kommt ja später noch. Aber denkt immer dran, die Erde, sie haben auch die Dilger. Na gut, aber der Graue Rat sagt, die Kriegerkaste sagt ja, dass sie, das hätten sie gewusst, warum die sich ergeben hatten, hätten sie einfach weitergekämpft. Das war ja wohl nicht bekannt für alle. Ich stimme der Kriegerkaste zu, ich hätte mich zumindest nicht ergeben. Ja. Das kann ich bis heute nicht verstehen. Vor allem ergeben, gesagt, ja. Ne? Ja, ergeben. Heißt ja, hey, ihr, ne? Also sagst du, ja. Ich hätte gesagt, hier, wir hören einfach auf, hier leben und leben lassen, Freunde, alles gut. Ne? Ja, aber vergessen wir es gestern. Ja, ist die Frage, ne? ob das dann alle wiederum angenommen hätten. Ne? Sich eindeutig unterwürfig zu zeigen und zu sagen, hey, gut, ihr habt gewonnen, dann lassen die anderen auf jeden Fall die Waffen stecken. Und man muss ja auch sehen, das ist ein anderer kultureller Hintergrund. Der ganze Konflikt basierte ja auf kulturellen Missverständnissen. Ne? Von daher kann ich das schon verstehen. Da ist wirklich der In the Beginning-Film. Also das ist einer der Fernsehfilme, die später noch produziert wurden, also zwischen Staffel 4 und 5. Der Bericht beleuchtet das ziemlich und wenn man das dann so sieht. Der ist, finde ich, auch der beste von den Fernsehfilmen. Und da wird das halt nochmal so ein bisschen auch, und da sieht man halt, dass die Erde wirklich, dass die schon wirklich am Ende waren, umzingelt von der ganzen Minbari-Flotte. Gut, das wurde schon cool, ihre Kapitulation. Freu ich mich drauf. Das ja, wurde allerdings in der haben. Serie ja auch recht deutlich eigentlich. Ja, fand ich aber auch. Aber gebe ich mich nicht, dann sage ich, Leute, wir hören auf. Genau. Auch so in-house, allein politisches Innen zu verkaufen und nicht beim nächsten Mob gelünscht. Aber ich finde das ganz spannend, ja. Weil die Erde hat immer das Gefühl, wir haben den Krieg verloren. Dabei haben die offiziell den Krieg ja eigentlich gewonnen. Gewonnen, ja. Und das wird ja auch in einer Folge gesagt. Ey Leute, wir haben den Krieg eigentlich gewonnen. Aber es fühlt sich jetzt halt an wie gut. Eine Niederlage. Und das ist halt irgendwie, das macht das so speziell. Aber ich hätte tatsächlich gesagt, okay, das Ding ist 20 Jahre her oder 25 Jahre und nicht 10 Jahre. Weil da wird zu viel in diesen viel zu kleinen Zeitrahmen gequetscht. Sascha, das war der Optimismus der 90er Jahre, um das mal zu sagen. So, Grau 17. Das fehlende Deck. Die legendäre, mutmaßlich von vielen als schlechteste Folge der Serie bezeichnete. Eure Meinung? Welche Folge? Sag nochmal kurz, worum es da geht. Das ist die Folge, in der Garibaldi feststellt, dass ein Deck auf der Station fehlt, nämlich Grau 17. Und dort trifft er den ich erinnere mich. Freddy Krüger und seinen Sorg, oder so wie der heißt. Seinen Sorg. So ein Quatsch mit dem Deckel. Es gibt ja auch Pläne von der Station und er ist der Sicherheitschef. Das hat mir nur wieder gezeigt, dass er dafür einfach nicht geeignet ist. Aber allein, dass der Fahrstuhl zwischen 16 und 18 doppelt so lange braucht. Ich musste um den Raum der Wünsche, musste ich dann denken irgendwie. Das Schlimme ist, dass mich diese Folge so beeinflusst hat, dass ich im Fahrstuhl auch wirklich manchmal zähle zwischen den Stockwerken. Das ist so auch wirklich so. Naja, aber baulich gesehen hat er schon recht, da zu zählen. Ne? Also es war eine Methode, es rauszufinden. Ja, klar. Aber dass das nicht aufgefallen ist. Erstaunlich clever für Garibaldi. Nee, die Folge, die mich am meisten genervt hat, war Franklins Suche nach sich selbst, wo er diese Glasfrau getroffen hat, die dauernd durch ihr Glas guckt. Ich dachte mir, ist jetzt gut. Ach, das hat wirklich, ich fand das so unglaublich langweilig und ich dachte mir, nein, das war wirklich die schlimmste Folge. Ja, die kommen ja auch unmittelbar aufeinander, tatsächlich. JMS ist Leidwesen. Unglaublich stolz, weil er die Lieder alle selber geschrieben hat, wie übrigens noch ein weiteres Lied, was dann noch begegnen wird im Laufe der Serie. Und ich finde es auch unglaublich nervig, ich fand es schon beim ersten Mal, ich finde das Konzept des Walkabouts finde ich großartig, dass man so lange läuft, bis man sich selber trifft. Und die Auflösung finde ich auch super. Ja. Aber trotzdem nervt es irgendwie, ich kann es ja nicht erklären. Es hat auch tolle Elemente. Am Ende, wo er sich dann im großen Glas sieht zum Beispiel, fand ich dann schon schön rund, weil die ja dauernd durchs Glas guckt, die Frau. Ja, aber trotzdem, für mich war es sehr anstrengend. Die Folge ist super anstrengend. Was die Folge noch nerviger macht, ist, dass man so nebenbei in dieser Folge feststellt, dass die Schattenschiffe durch Telepathen lahmgelegt werden können. Das findet man in der B-Handlung von dieser Folge heraus. Ja. Es ist unglaublich. Wir haben tatsächlich mal, wir dürfen es leider nicht online stellen, aber wir können es euch mal zukommen lassen, eine Folge geschnitten aus diesen beiden Folgen hinaus, nämlich Grau 17 is Missing, cool. Wo wir quasi die Sängerin rausgeschnitten haben und alles, was mit Grau 17 zu tun hat. Wir haben also quasi nur Nerun und Delenn und wir nutzen Telepathen, um die Schattenschiffe lahmzulegen. Die ganzen nervigen Teile haben wir rausgeschnitten. Sehr gut. Also tatsächlich, also die Drehbücher und die Darstellung ist sehr schwankend, ne? Also das sind so die Beispiele. Was ich halt auch besonders nervig fand, was mich echt gequält hat, sind diese, wir foltern Sheridan-Folgen. Also Jack the Ripper, what the fuck, ja? Und die war furchtbar. Da habe ich noch zu meinem Mann gesagt, warum haben sie das jetzt gesagt? Er hat ja vorher schon was Cooles gesagt und dann sagt er noch Jack the Ripper. Das hat mich auch massiv gestört. Ja, das wenn er nochmal zurückgekommen wäre, wenn er nochmal zurückgekommen wäre für die das Szene. War dann noch mal, die ganze Wahrheit. Das war dann nochmal in your face für alle, die damals halt nicht googeln konnten und so. Ja. Aber gut, sei es drum. Aber alleine auch die Prämisse, dass die Volonen so drauf sein, also totaler Käse, ganz ehrlich. Die Folge wird tatsächlich überall total gehypt, aber ich finde sie ganz, ganz furchtbar. Ich finde es schlimm. Auch diese Militärfolge mit Franklins Vater wird ja auch viel gelobt und wir sind danach, weißt du noch, wo man sagte, wir wären halt lieber, wir hätten nie gedient als in unserer Besprechung. Nee, aber ich finde das auch blödsinnig. Es macht halt einfach keinen Sinn, dass die Volonen Jack the Ripper geholt haben. Also, trotzdem ein paar der Sachen, die er zu Dylan gesagt hat, fand ich ganz gut. Dieses, was ist denn, wenn du denkst, du hast recht und die Welt irrt sich. Ja, das stimmt. Was ist denn, wenn die Welt recht hast und du dich irrst? Und so, also das ist ja das Ding. Es gibt keine Folge, wo alles schlecht ist. Und es gibt trotzdem immer noch Hochs. Aber es ist schon manchmal ein bisschen verwirrend, sage ich mal. Und ich persönlich mag halt überhaupt keine Folterszenen. Also später bei JK fand ich es ganz schlimm, das zu sehen. Ich meine, es ergibt Sinn und es ist auch für die Tragik wahrscheinlich trägt es dazu bei, das nochmal das mehr Gefühl reinzubringen. Aber ich tue mich da, weil er foltert ja erst die Len, der Ripper, und dann noch Sheridan und ich. Ja, und wie vor allem, um die beiden da so zusammen zu inszenieren, um das irgendwie zu befeuern, furchtbar. Da gab es halt keinen Sinn. Bei JK ergibt es wenigstens Sinn, da kann ich da besser mit leben. Ja. Genau. Es gibt noch eine andere Folterfolge, die kommt noch. Genau, da hat sie noch nicht geguckt. Längen besser. Also ganz ehrlich, zwei Folgen lang musste das sein. Du meinst jetzt die zweite, ne? Das, was Sunny noch nicht gesehen hat, das zieht sich eine ganze Weile. Das ist wirklich schlimm. Und teilweise wirklich auch inhaltsarm, dass man das hätte gut anders machen können. Aber generell, ne, dieses immer unter extremen Mitteln beweisen zu müssen, wie jetzt hier zum Beispiel in dieser Jack the Ripper-Folge, damit man damit man Vertrauenswürdigkeit beweist, ne? Was ist denn da los? Also, das ist so ein wiederkehrendes. Du meinst, die Volonen sind nicht so gut, wie wir das denken? Nein, also, die Len soll sich unter Beweis stellen, dass man ihr vertrauen kann, ne? Das zieht sich ja so durch, dass es immer wieder ist, dass mit extremen Mitteln dass man beweisen muss, dass man vertrauenswürdig ist. Und also ich meine, was ist denn da los? So extrem, dass es bis hin zu elendlanger Folter geht, dass man denkt, oh Gott, ich glaube, ich schalte ab, ja. Was ist denn da los mit dem Autor? Ja, und wenn die Volonen doch eh so in dich reingucken können, dann können sie das doch auch so rausfinden. Ja, und so eine Freude daran, uns das so inhaltsleer irgendwie dahin zu inszenieren. Genauso wie, also das habe ich ja vorhin schon gesagt, ne, diese extreme Keuschheit dieser ganzen Männer, das ist so unglaublich unglaubwürdig. So. Was ist denn da los? Naja, Moment, also Garibaldi lässt nichts anbrennen und Frankie lässt auch nichts anbrennen. Na, da, also das wüsste ich nicht, dass Garibaldi nichts anbrennen lässt. Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Nee, also warte, er wollte ja mit der GroPro-Dame und hat dann von seiner Ex-Freundin erzählt. Ja, also ganz ehrlich, der wollte, das war eindeutig, da hat er schon recht. Ja, stimmt. Ne? Ja. Eigentlich ist nur der Doktor, der es durchzieht. Dann diese Infanteristin, die sich ihm an den Hals wirft und wo er mal eine Nacht hätte haben können. Nein, auch dann erzählt er von seiner Ex-Freundin, wo schon seit Jahren nichts mehr läuft. Ja, was soll das denn bitte? Und also ich kann das ja jetzt nicht in der Gänze ausführen, in der ich das gerne wollte, aber das wird so toxisch, das wird so unglaublich. Also toxischer Mensch, Mönch, ja, das ist unglaublich, wie der sich benimmt. Und auch die anderen, also ich meine, wir hatten ja eben schon gesagt, ne, Delenn und Sheridan sind verlobt und haben sich seit ewigen Zeiten quasi nicht sehen können, haben keine Zeit, um mal ein Abendessen zu haben oder was weiß ich, was auch immer da zu treiben. Was ist denn da los mit denen? Ja, dann dafür kommt da noch ein Prinz Eisenherz. Mehr, Prinz Eisenherz mit egal in welcher Situation perfekt sitzender Föhnwelle, der noch Jungfrau ist und meint ihr Markus, Ivanova hinterher so, creept, ja? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ivanova geht lieber mit der Telepathin duschen, das haben wir doch gesehen. Also der ist für mich Argon auf Fisch bestellt. Die Inszenierung mit Talia, die war eher die Andeutung eines feuchten Männertraumes, aber wirklich dargestellt, dass zwischen den beiden was hätte laufen können oder gelaufen ist. Wenn die Serie heute bei HBO laufen würde, dann wäre das ganz anders. Vor allen Dingen ist das dann auch immer so verräterisch, weil als sie dann angefangen haben, Talia und die Wanne war so intimer zu werden oder so Freunde und was auch immer für Zwischentöne da waren, da wusste ich direkt, dass da irgendwas sein wird mit der. Weil deswegen haben, dass wenn die so in den Fokus gerät auf einmal und mit einer wichtigen Figur anbandelt, da dachte ich mir dann schon, ist die jetzt am Ende echt der Schläfer oder wie haben sie es genannt? Ne? Ja. Also heutzutage, wenn es eine HBO-Serie wäre, dann hätte Corwin einen schönen Abend gehabt. als Ivanova gesagt hat, komm mal in mein Quartier, wir müssen mal reden. Oh ja, das ist das Allerschlimmste, was mit diesen Blumen da steht. Oh, das war schlimm, ja. Was mich übrigens total bei Corwin total fertig macht, ist, man sieht heute in diesem HD-Remaster-Ding da, man sieht einfach, dass der oft nicht auf der Tastatur tippt, sondern einfach neben der Tastatur tippt. Also, weil er wird häufig von oben, anscheinend hat er nicht gewusst, welche Kamera ihn aufnimmt, er wird häufig von oben links über die Schulter aufgenommen, wenn er unten da in der CDC sitzt und dann sieht man, dass die eine Hand auf der Tastatur ist und die andere Hand auf der schwarzen Fläche neben der Tastatur und er tippt so in der Luft. Und ich glaube einfach, man hat ihm nicht gesagt, welche Kamera ihn gerade aufnimmt. Und jetzt, macht mich total warm. Und jetzt denkt mal drüber nach, also wenn Sheridan und alle anderen mit dem White Star unterwegs sind, hat Corwin das Kommando über Babylon 5. Oh ja, aber ich lass das mal sagen. Das ist ein ganz patenter Typ gewesen. Das ist ein solider halt, ne? Der auch bei der ersten Mal gesagt hat, als wir plötzlich anfangen, die Seite zu wechseln und unsere Schiffe zu schießen, sagt, ich glaube, ich bleib erstmal hier. Solche Leute brauchst du, weißt du? Ja, gut, das ist schon. Aber trotz alledem zum Thema Sex nochmal ganz kurz, um hier für die Quote, ne? Für den Titel. Delenn und Sheridan, dafür musste Sheridan aber auch zugucken, dass die ganzen Mimbari ihm eine Nacht um ihn rumstehen. Ja. Ob das so ein Fetisch ist von JMS, dass andere Leute gerne, dass er möchte, dass andere Leute beim Sex zugucken? Wohl, aber auch dieses, wie war denn das mit dem sie guckt dem Mann, also die Frau guckt dem Mann drei Tage Nächte beim Schlafen. Das finde ich aber süß. Das finde ich irgendwie, und wenn er aufwacht und sie ist mal nicht mehr da, dann weiß er ja, wie es läuft. Ja. Ne? Und das Kissen ist nass. Ja. Gesabbert. Ja. Der Sabber auf dem Kissen, Mann, war da. Ja. Ich war das nicht. Aber gar nicht. Sie ist weg und sie hat meine Hand in diese warme Schale gelegt. Oder Bierflaschen drumherum. Ne? Nein, aber war das nicht auch so, dass sie auch direkt beim Sex beobachtet wurden? Ja. Nee, oder? Doch, im Nebenraum war eine Schar Mimbari und hat aufgebetet oder so ähnlich. Ne? Dann trifft sich doch am nächsten Tag, Alter. Sieht doch dann Sheridan Lenier im Aufzug und Lenier fragt nur, wuhu? Aber ich glaube, da bin ich noch nicht, weil die sind bis... Das ist vorher. Ja. Echt? Habe ich das vergessen? Krass. Das muss noch in der dritten Aber sein, ich könnte oder? Da gar nicht schlafen. Die schlafen immer alle auf dem Rücken und dann irgendwie schräg. In den Schrägen hätte ich auch nicht. Aber auch so, alle legen sich immer auf den Rücken. Schlafen denn wirklich so viele Menschen auf dem Rücken? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich versuche immer auf dem Bauch zu schlafen, wenn ich einen finde. Also es ist... Sascha, komm mal her. Ja, ich schlafe auch auf dem Bauch. Danke. Ich wollte übrigens noch eine Figur unbedingt erwähnen. Wir haben im Vorgespräch kurz erwähnt. Alfred Bester. Walter König. Wie ist denn da eure Meinung zu Bester? Ja, eine spannende Rolle. Ne? Also teilweise haben sie nicht so richtig was mit ihm gemacht. Also man kann ihn ja kaum erwähnen ohne diesen kompletten Telepathenhandlungsstrang, der ja auch in der ersten Staffel schon sehr zeitig losging, ne? Dass Fragen gestellt wurden, wo wir uns bei Star Trek irgendwie seit Jahrzehnten selbst Gedanken machen müssen, wo man denkt, wow, in der ersten Staffel kommen die hier zack, zack, zack aufs Tablett. Also das war, fand ich gut, ne? Dass direkt am Anfang irgendwie hinterfragt wurde, was heißt das denn eigentlich? Ist das eine Klassengesellschaft? Gibt es denn da Regeln? Ne? Dann dieses Psy-Core, das war ja dann auch nicht so eitel Sonnenschein, wie es am Anfang vielleicht verkauft wurde und. Also total spannend und ich muss auch leider sagen, dass ich unzufrieden bin, wie es dann hinten raus weiterging. Aber das ist halt, also nicht der Serie anzulasten, sondern innerhalb des Serienuniversums passt es halt komplett ins Bild, wie andere Themen auch behandelt werden. Ja gut, also Sunny hat es jetzt noch nicht gesehen. Mir ist schon klar, dass das jetzt wahrscheinlich jetzt in der vierten Staffel jetzt anfängt mit den Telepathen. Aber zwischendurch die Folgen mit Bester fand ich durchaus gut. Und auch was die Telepathen bisher, was da so gezeigt wurde, natürlich teilweise denkt man dann drüber nach. Also dieses, dass zum Beispiel Verbrecher dann von den Telepathen die Persönlichkeit gelöscht bekommen, das hat mich echt lange beschäftigt, ob das okay ist, ob krass, das, ne? Was das für eine Art Strafe. Also das hat mich echt, zumal dann ja auch einer, also bei der Folge, wo der Typ dann, also der wusste das ja nicht und wurde dann Mönch. Und dann denke ich mir, ja, okay, dann rennt er jetzt einfach da rum und das ist doch keine Strafe und das ist doch alles total seltsam. Da habe ich mir echt lange Gedanken gemacht. Bin auch noch zu keinem Schluss gekommen, wie ich das finde. Wirklich, fand ich großartig. Ja, die Folge war krass, war das, ja. Die war gut, aber... Mit Brad Dourif. Ja. Ja, es gibt einem halt krass zu denken und sowas mag ich, wenn man zum Denken angeregt wird. Und die Telepathen, die werden mich wahrscheinlich jetzt dann nochmal beschäftigen, weil da kommt ja jetzt wahrscheinlich eine Storyline. Genau. Wieder ein Star Trek-Schauspieler, ne? Ich finde, er spielt das so gut. Ja. Suda hat er gespielt, glaube ich. Ja, auch der Walter König spielt den Bester total gut. Also, muss ich echt sagen, ich war richtig, wow. War nicht super. Hat er Spaß an der Rolle, das und merkt hinten, man. Ja, und hinten raus gibt es ja dann auch noch eine Folge, wo man ein bisschen mehr aus seiner Perspektive sieut. Das habe ich auch sehr genossen. Das ist großartig. Super. Ja, da freue ich mich. Super. Ja. Ja. Ich bin jetzt erst bei dem Ende des Schattenkrieges und da fand ich... Molaris Entwicklung jetzt gegen Ende sehr, weil ich war ein bisschen schockiert. Ich dachte am Anfang, war ich noch so bei Deep Space Nine, dachte, ach, das wird so, J'Kar und Molari werden so Odo und Quark. Und dann war ich so schockiert, wie weit Londo geht und wie böse das eigentlich und wie viel drastischer das alles ist. Und am Ende, wo er dann alle Schiffe wegjagt, der Imperator ist tot und sie wollen dann halt verhindern, dass noch irgendwer da ist, dass die Volonen sie halt nicht vernichten. Und dann sagt wir, aber du bist doch noch hier. Und dann sagt er, ja, dann töte mich. Und da wusste ich, okay, er wird ab jetzt anders sein. Weil er hätte sich jetzt geopfert tatsächlich, was ich vorher nie gedacht hätte, um seinen Heimatplaneten zu retten. Ja, und da habe ich mir auch gedacht, das fand ich schon, also sowieso finde ich mal sehr bewegend und nimmt mich am meisten mit, der Charakter Molari und auch J'Kar, der mir unglaublich leid tat zwischendurch, also lange Zeit. Aber das ist tatsächlich logische Fortführung vom Pilotfilm aus. Der Londo Molari hat immer nur das Wohl seines Heimatplaneten im Kopf gehabt. Er wollte immer das Beste für seinen Heimatplaneten haben. Und das zieht sich durch, ne? In allen Konsequenzen. Ja. Und manchmal weiß man auch nicht, also er kann halt auch dieses, ich wusste ja nicht, was ich tue, der Wirr hat es ihm halt auch teilweise deutlich gesagt, mach das nicht. Das und das wird passieren. Und da dachte ich, und da habe ich wirklich gefiebert, nein, mach es nicht. Und das war halt, er hat es dann leider doch gemacht. Aber gut, hat er dann irgendwann die Kurve gekriegt, aber das war schon sehr mitreißend auch gemacht, weil der Schauspieler das auch so rüberbringt, man leidet halt auch irgendwie mit seinem inneren Konflikt mit. Es ist so ein Byronscher Held einfach, ne? Und obwohl er weiß es ja selber auch, er hat ja von Anfang an schon, weiß er ja, wie er quasi auch endet. Trotzdem, also er zieht es halt komplett durch, ne? Es ist ein vorgeschriebenes Schicksal und ich bin mir nicht sicher, weiß er das, dass jeder Schritt ihn dahin bringen wird oder ist es ist es mehr oder minder eine selbsterfüllende Geschichte, Londo unabsichtlich. Genau, Londo. Mhm. Ich glaube, er hat gedacht, dass das, was er wusste, was am Ende passiert, aber er wusste den Weg nicht und dass es das, wie es passiert, ja nicht so passiert ist, wie er denkt, dass es passiert ist. Er hatte ja drei Chancen, den Weg zu ändern. Ja. Und da kann man ja viel philosophieren, welche das war. Es halt, er muss das Auge retten, was nicht sieht. Was musste er sich die Hand, die nach den Sternen greift oder keine Ahnung was. Genau. Und dann war noch irgendwas Drittes. Und da wird ja viel diskutiert, was denn diese Prophezeiung wohl bedeuten könnte oder bedeutet hätte, haben könnte, sagen wir mal so. Was mir aber aufgefallen ist, jetzt im Rewatch von Babylon 5, ist auch im Vergleich zu Star Trek, und das interessiert dich vielleicht, wenn du dich auch in deinem Podcast sehr mit technischen Themen befasst, wie dem Transporter, dem Beam, dem Warp-Antrieb, dem Impulsantrieb und Androiden. Diese ganze Technik von Babylon 5 ist erstaunlich absent. Also sie ist da, aber es ist halt, es gab, glaube ich, in der gesamten Serie keine Folge nach dem Motto, oh, dann müssen wir hier die Polarität des Fluxkompensators enden und dann fluten wir den Quadrat des Weltraums mit Tachyon-Partikeln und dann ist der Tag gerettet. Das, ich habe keine Ahnung, wie dieser Antrieb funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie diese Hyperraumsprungtore funktioniert. Ich weiß, es gibt irgendwie Fusionsreaktor bei Babylon 5. Da dreht sich irgendwie, um die Schwerkraft zu erzeugen. Aber ansonsten ist diese Technik für eine Sci-Fi-Serie erfrischend abwesend. Ja, ja, und sie brauchen ewig lange, um eine Station zu scannen, und wir erfahren sowas wie Londo ruft vom Heimatplaneten an, da sagt Sheridan sowas wie, oh, er scheut keine Kosten und Mühen, das muss also Geld kosten, offensichtlich. Also, das auf jeden Fall, ne? Das ist ja auch ein Thema, ne? Wie die Wirtschaft und die Erde, die Finanzierung ist, genau. Hat euch das gefehlt, die Technik? Abwesend? Nee, tatsächlich nicht. Nee, die Serie hat einen ganz klaren Fokus eben auf anderes. Ne? Hier geht es um die Politik dieser verschiedenen Planeten, um die unterschiedlichen Strömungen und Absichten. Ne? Also hier, gerade gesagt, dieser Byronscher Held. Also wir wissen, was heißt denn Byronsch? Ja, das sieht aus wie Napoleon, meinst du das? Nee, Lord Byron ist ein Dichter aus dem 19. Jahrhundert. Und also gerade nach diesem Mann, nach diesem Charakter ist dieser Archetyp quasi benannt. Und erfüllt halt Mollari total. Ne? Ich hatte mal Napoleon vor Augen, weil er halt auch genauso aussieht. Die Haare sind ja quasi der Hut und diese Kutte ist ja... Und der ist ja am Anfang auch relativ... er will ja Imperator werden. Ist ja auch teilweise so ein bisschen größenwahnsinnig. Also kam am Anfang so ein bisschen... deswegen. Und da habe ich immer... da muss ich mal googeln, diesen Byron. Das kenne ich gar nicht. Das ist natürlich... Also ich meine, das vergisst man auch ganz schnell. Deswegen... Für sein Outfit, ne, für seine Optik, also für sein Kostüm ist Napoleon mit Sicherheit auch ein Vorbild gewesen. Ja. Raphael hat immer gesagt, das ist der Zirkusdirektor. Ich bin mir ganz sicher, dass das die Vorbilder für die Centauri waren, weil das kann kein Zufall sein. Die sehen einfach so eins zu eins aus, wie diese französischen Menschen. Ja, und dann auch diese Dekadenz dazu, ne, natürlich. Ja, genau, das passt total. Und dieser mobile Thronsaal, der überall aufgebaut wurde, damit man dieselbe Kulisse immer wieder verwenden konnte. Wir haben hier einen Thronsaal auch auf Narren nachgestellt. Ja. Mit der fahrbaren Kulisse der Säule. Ja, die Säule auf Rädern. Dieser Imperator hat mich so an Joffrey erinnert von Game of Thrones. Ja. Oh, ja, ich habe ihm einfach alles gewünscht, was geht. Und das Krasse ist ja tatsächlich, gerade solche wie der Imperator oder Rifa oder wie sie alle heißen, gut, Bester taucht ein bisschen öfter auf, aber wenn man das mal guckt, die haben irgendwie 6 Folgen insgesamt, in denen sie auftauchen, aber die haben so einen Impact und so einen Eindruck hinterlassen, dass du sofort weißt, oh klar, der Imperator, Rifa, keine Ahnung was, der dritten habe ich jetzt vergessen, der war auch nicht so lange da, wie man das vermutet, und aber hat einen unglaublichen Eindruck. Na gut, der ist ja für die Handlung auch sehr wichtig. Ich meine, es geht ja um den ganzen Planeten. Er will ja da zur Gottheit werden. Aber ich glaube, das liegt halt auch ein bisschen daran, wie es inszeniert ist, wie der Schauspieler das umsetzt. Ich meine, Q kommt zum Beispiel auch nur in wenigen Folgen vor und trotzdem ist er gefühlt immer da. Also man weiß halt sofort. Also ich habe auch damals gestaunt, wie selten der eigentlich in den Folgen vorkam. Das kam mir viel mehr vor. Und so ist das der Effekt da vielleicht auch. Ne? Der Eindruck ist größer als die Anzahl der Auftritte. Halt, ja, genau. Ne? Sunny, du hattest eben schon gesagt, diese in der vierten Staffel, ne, als Jakar gefoltert wurde und wie Londo damit umgegangen ist, das mit ansehen musste, und Und danach das, ne? Also ich fand das danach so unglaublich stark auf der Station, ne? Wie beschämt beide sind, ne? Das ist so unglaublich intensiv gespielt, dieses persönliche Dilemma und der Konflikt zwischen beiden und wie verletzlich sie sich beide voreinander machen mussten, ne? Und wie gut die Schauspieler das umsetzen. Das ist immer das das Erschreckende finde ich daran, dass aber dieser Plot um diese beiden Charaktere von Anfang an wahnsinnig gut, finde ich, auch geschrieben ist. Ne? Abgesehen davon, wie gesagt, dass die das halt auch total gut umsetzen. Währenddem aber zum Beispiel sowas, was wir vorhin gesagt haben, mit der Suchtthematik vom Doktor oder der Selbstfindung oder dann mit Garibaldi, das ist halt einfach nicht so gut geschrieben, oder? Was und bei den los? Anderen hast du, also bei Molari und Chaka hat man fast schon, wenn diese Zelle so sich treffen sich ja dann oft so zu zweit, wenn solche besonderen Ereignisse sind und dann ist es fast schon wie ein Kammerspiel. Man ist so richtig into it und man ist in diesem Raum mit den beiden. Das hat mich so wirklich von der Serie am meisten gepackt auch. Also die Schatten waren da natürlich eine Bedrohung, aber für mich waren die beiden von Anfang an der Fokus der Serie. Und da hast du recht, also das ist erstaunlich. Vielleicht liegt das auch daran, das gab es ja auch bei Star Trek öfter, zum Beispiel bei Garak, dem Schauspieler, die haben ja selber Einfluss genommen auf ihre Rollen, haben selber gesagt, nee, das würde Garak nicht machen. Und vielleicht haben die beiden ja auch sehr engagiert dafür sich eingesetzt, dass ihre Rollen plausibel bleiben. Ne? JMS sagt man, der hat Leute verprügelt, die was am Wort ändern wollten von seinen Drehbüchern und so. Man sagt aber auch, er hat die Leute sehr aufmerksam beobachtet und quasi Eigenschaften der Schauspielenden mit in den Charakter eingewoben. Und bei den Schauspielern gibt es natürlich, Achtung, Schatten und Licht. Es gibt da wirklich großartige und es gibt auch weniger großartige in dem Cast. Corvintis? Nee, ich meinte eher eine Stuntdarstellerin. Ja, ich habe das ja vorher schon mitbekommen, Sascha, dass du das immer zu ihr über sie sagst. Und da dachte ich, naja, mal gucken. Ich bin da nicht voreingenommen, aber es ist wirklich. Ihr meint Delenn jetzt, ne? Nee. Wen meint ihr? Wir meinen Lüther. Ja. Ach so, ja. Die, warte, wenn du den Pilotfilm nicht gesehen hast. Hast du die großartigste schauspielerische Leistung von Frau Tellmann verpasst, wo sie mit der medizinischen Plexiglasstange versucht, Dr. Keil eins auf den Nüschel zu geben? Okay. Legendär. Ja. Das hole ich ja noch nach. Mach das, bevor du, weiß ich nicht, das Ende der vierten Staffel guckst oder so. Okay. Manche Schauspieler sind so ambivalent. Also manchmal fand ich Yelena unglaublich stark. Manchmal dachte ich, war ich auch so schockiert. Auch so Rüttelszenen sind gar nicht ihr Ding. Und auch Kampfszenen sind nicht ihr Ding. Und manchmal denke ich auch, das klingt jetzt echt fies, aber dann, die guckt so, als müsste sie auf Toilette. Wo ich denke, geht doch grad. Nee, die guckt, manchmal ist das Gesicht so seltsam. Ich weiß nicht, vielleicht will sie eine Bestürzung ganz doll ausdrücken. Aber da denke ich manchmal, weniger ist mehr. Aber sie ist meistens, finde ich, hat sie es gut dargestellt. Und deswegen sind dann eben diese Aussetzer mir aufgefallen, meiner Ansicht nach. Ich glaube, bei ihrem Make-up ist auch so ein bisschen für sie ungünstig, dass sie keine Augenbrauen hat. Das kann sein. Und also, wenn wir schon bei ihr sind, also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen und eine Frage, wie kam denn das dazu, dass Delenn ihr Aussehen so sehr verändert hat? Also ist es wirklich wahr, dass die Schauspielerin ein Problem mit dem Make-up hatte und dass das reduziert werden musste, dass diese ganze Prosthetic-Geschichte in ihrem Gesicht? Also das habe ich noch nie gehört. Okay. Das habe ich auch noch nie gehört. Das habe ich jetzt einmal gehört und wenn es so ist, dann dann ist es so. Aber ehrlich gesagt, für mich, wie diese Inszenierung gerade in der zweiten Staffel ist, mit diesem daherkommenden Sunny Boy Sheridan und all diese Inszenierung und vor allem, ich muss leider sagen, die zweite Staffel hat mir nicht gefallen. Also deutlich schwächer als die erste und auch schlechter als die dritte. Und diese Inszenierung der Frauen in der zweiten Staffel, die war echt schwach. Also es wurde hinten raus ein bisschen besser mit Ivanova, aber es krachte am Anfang der zweiten Staffel richtig nach Dolle nach unten und blieb da auch eine ganze Weile. Also plötzlich waren Frauenrollen auch nur noch das, ne, um eine Frau darzustellen, um sie als Frau darzustellen. Teilweise, um sie deswegen auch lächerlich zu machen und irgendwie, also ich fand es ganz schrecklich. Talia war teilweise dann gar nicht mehr da. Ivanova hatte gar nichts mehr zu tun. Sie musste irgendwie übergriffige Aliens abwehren. Haha, wie lustig. Und sich um Merchandise, die war ganz schlimm. Und um sich um Merchandise kümmern, das müsste mal jemand Commander Riker gesagt haben, dass er auf der Enterprise den Merchandise-Shop irgendwie in Verantwortung hat. Und sonst brauchen wir ihn jetzt erstmal nicht. Also was ist denn da los? Gar keine Ideen mehr, wie man weibliche Charaktere Charaktere einsetzt, eben nämlich ganz genau wie jeden anderen Charakter auch, ganz normal. Nein, es muss daraufhin inszeniert sein, dass es eine Frau ist. Billig, bäh, furchtbar. Also, und dann die Len, also das passt halt ganz genau in diese Richtung irgendwie, dahin dann zu verändern, dass sie so sehr dann, ich sag mal, eher eine Male Gaze entspricht, dass sie irgendwie Weiblichkeit präsentiert und irgendwie besser anzugucken ist. Ging es darum, dass sie attraktiver wird cooler, für Sheridan? Ich fand sie vorher auch deutlich cooler und vor allem auch im Charakter besser. Sie war so gut geschrieben und plötzlich hat sie Haare und kann nicht mehr denken. Und vor allen Dingen, das Augenbrauen, glaube ich, ist kein Grund. Ich meine, Whoopi Goldberg rasiert sich die schon ewig ab und trotzdem spielt sie gut. Deswegen, ich glaube, die Augenbrauen allein, vielleicht ist es für sie auch schwerer ohne das ganze Make-up, weil das nimmt einem ja auch so ein bisschen die Immersion dann. Man muss sich ja auch reinfühlen in die Rolle. Ich fand es eh dann komisch, weil ihr Mimbari, was auch immer, Knochen, Kopfknochen, der war dann ja irgendwie unter, die Haare waren unter dem, also das war ganz komisch. Das sah aus wie ein Haarschmuck nur noch, fand ich. Keine Ahnung, wie das funktioniert das mit den Haaren. Komisch, das, also, was ich mitgekriegt habe, Jordis Visor das auf dem Kopf getragen, hinten. Ja. Oh Mann. Ja, nee, da gebe also, ich dir recht. Ich fand das auch schade. Also ich war erstmal total gespannt. Oh, die verpuppt sich, mal gucken. Aber das ist dann tatsächlich wieder so. Und Ivanova hatte in der zweiten Staffel auch ihre Haare häufiger offen. Und das hat mich tatsächlich gestört, weil das ja, das sind ja Soldaten, also ist ja so Armee oder Soldaten. Und die, ich fand das total cool, dass sie diesen engen Zopf hat, dieses Realistische und nicht diese Föhnwelle. Zum Glück sind sie ja dahin zurückgegangen. Und dann hat sie irgendwann einen Dutt, weil das hat mich echt gestört, dieses Hochgeföhnte dann. Hat mich weil das einfach nicht realistisch ist. So würde keine Frau beim Militär rumlaufen. Mhm. Naja, vor allem, weil also, es halt auch stört, ganz konkret. Ja, ne? Ja, deswegen, ja genau. Ja. Ja, ein Verstoß gegen die Kleider- und Dienstvorschriften. Also um dann nochmal auf die Lens zurückzukommen. Ja. Im Pilotfilm sieht sie ja noch deutlich kantiger aus. Das wird ja aufgefallen sein. Und der ursprüngliche Plan war tatsächlich auch, sie androgyn darzustellen. Mhm. Und sie hatten sogar versucht, die Stimme mit Computer so zu bearbeiten, dass sie auch undefinierbar ist. Das klang aber extrem blöd, hat man dann festgestellt. Deswegen hat man es gelassen und hat auch sie nicht mehr so androgyn dargestellt wie im Pilotfilm. Der ursprüngliche Plan war halt, sie wirklich als mehr oder weniger geschlechtsloses Wesen darzustellen, also unspezifisches Wesen darzustellen. Und sie dann verpuppen zu lassen und dann zur Frau werden zu lassen, um sie halt dann zu verbändeln, wahrscheinlich mit Sinclair noch. Ja, mit Sinclair, so war es aufgebaut in der ersten Staffel ganz eindeutig. Mhm. Genau, davon ist man abgegangen, aber halt diese Verwandlung in einen Hybriden oder in einen Halbmenschen, das war schon immer geplant. Okay, aber okay, ja. Der ursprüngliche Arc von Babylon 5 sind wir eigentlich ganz froh, dass wir den nicht gekriegt haben. Das wäre irgendwie dann am Ende, wären sie dann irgendwie gemeinsam mit einem Baby in einem Shuttle geflohen, während die Schatten dann oder irgendwer anders Babylon 5 zerstört. So wie es gekommen ist, ist es ganz gut, tatsächlich. Okay. Ja. Ich fand es halt nur für ihren Charakter einfach schade, ich fand sie dann einfach nicht mehr so gut geschrieben. Ne? Vorher war sie gefestigt und erfahren und plötzlich kann sie in mancher Hinsicht kaum noch handlungsfähig sein, ohne dass Sheridan irgendwie ihr das Händchen tätschelt. Also sie braucht plötzlich bei so vielen Dingen Unterstützung oder reagiert komplett emotional auf irgendwelche Situationen, was total, also politische Auswirkungen hat, wo ich mir denke, wie kann denn das sein? Wie kann das, aber ist das vielleicht Absicht, weil die Menschen ja auch oft also nicht rational und emotional entscheiden und sie eigentlich als Mimbaria anders entschieden hätte und jetzt, da sie ein Hybrid ist, vielleicht war das ja auch Absicht, dass sie dann... Ich finde es schlimm. Also ich finde es schon nicht so schön. Es kann aber sein, aus der Perspektive raus, dass man ja auch wollte, dass sie sich von den Minbari, dass die sich von ihr lossagen oder sie nicht mehr so ernst nehmen und sie soll ja als Vermittlerin quasi so zwischen beiden Völkern tätig sein und dass man dann sagt, dass dadurch entfernt sie sich natürlich auch von dem einen Volk, wenn sie sich dem anderen annähert. Und das ist ja später ein ganz großer Handlungsstrang. Ich hätte mir aber gewünscht, dass der Konflikt war für mich aber irgendwie nicht so gut ausgearbeitet. Da hätte ich mir weniger Sheridan-Schnulz-Gespräche gewünscht und mehr dieser innere Konflikt mit Bari Mensch hätte ich mir da noch ein bisschen tiefer gewünscht dann. Vielleicht kommt ja das jetzt nochmal in der fünften Staffel oder Ende vierter Staffel, wer weiß. Ja. Ich fand es aber schön, dass sie zu Ivanova ist und sich hat helfen lassen mit ihren neuen Haaren. Das fand ich tatsächlich süß. Das hat aber erstaunlich lang gedauert. Stimmt. Ja, also sie kommt folgenlang super alleine klar, hat die wahrscheinlich irgendwie noch nie irgendwie waschen, kämmen, föhnen, was auch immer müssen. Und plötzlich hat sie so ein Nest auf dem Kopf. Also das war wirklich Lacher fürs für nix. Ne? Also so da hätte unnötig. Ich mir gewünscht, dass sie das unrealistisch darstellt, dass es das realistischer darstellt, ja, dass sie wirklich fettige Haare hat. Ja. Hätten sie ganz am Anfang wirklich das mal zum Thema gemacht, dass sie plötzlich irgendwie sich orientieren muss, mit dem neuen Körper umzugehen, aber dann plötzlich so out of the blue, nachdem folgenlang alles in Ordnung war, dann fällt ihm plötzlich ein, ach, sie könnte ja Probleme mit ihren Haaren haben, ach, und dann könnt sie ja auch noch fragen, was es ist mit ihrer Menstruation und bla. Also ganz ehrlich, aber Leute, wo sind wir denn? Ich fand es schön, dass die Frau und Frau, also eine Frau mit sowas zu einer Frau geht und die einfach dann darüber reden, das finde ich einfach, sollte halt normal sein. Ist ja, ja sonst leider hatten sie halt auch kein Thema in der Staffel, schade, ne? Ja, das ist auch wieder schade. Ja, man kann es mal von zwei Seiten sehen. Ich fand es trotzdem nett, dass sie dann damit zu Ivanova ist und sich hat helfen lassen. Aber auch damals hieß es ja auch mit der Menstruation, war halt so ein für den Humor gedroppte Line, aber damals wurde schon heiß diskutiert, ob das nicht doch noch irgendwie Auswirkungen haben könnte. Natürlich, ich bitte dich. Ach, deswegen wurde das gedroppt, weil das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Mir ging es eher um die Haare, um den mit der Menstruation, das hätten sie tatsächlich eher weglassen können. Aber gut, vielleicht haben sie es deswegen gedroppt, damit man schon mal weiß, dass da Möglichkeiten bestehen. Naja, natürlich. Ich meine, da haben sie doch wirklich jede Trope durchgespielt, bis hin zu, ne, bis zur Ohnmacht. Also da kommt doch wirklich alles auf dem Silbertablett noch, also vielleicht mal eine Folge später, als man irgendwie abzählen könnte an ein paar Fingern, aber ja, ist doch alles da. Trotz alledem, man muss auch mal was Positives sagen, ich fand süß, als wir gefragt hatte bei ihr, bei Susan, wie das so läuft. Ja. Sie haben noch gar nicht? Nein. Ich meine, ein bisschen? Nein. Ich bin bisher nicht über eins gekommen, hat er gesagt. Ja, da sind, ja, und da kommt ja auch der legendäre Einspieler her. Ne? Ja, das war total eine gute Folge. Ja, machen wir, das ist natürlich süß, aber es ist natürlich auch Schwachsinn. Es sind beides Erwachsene. Ne? Aber dass Londo mit seinem Penis beim Pokern betrügt, ist schon. Oh ja, ouch. Aber ich fand es lustig. Ist das so oder sind das vielleicht irgendwelche Arme, um sich irgendwie festzuhalten? Einer so? Seiner Penen. Was ist denn die Mehrzahl von? Das Penis ist die Mehrzahl, ja. Und wir haben ja auch bei JMS auf Twitter. Penen, ja. Ja, genau, Penen. Ja, wir haben ja auch, geht beides. Man stellt die Frage so selten, aber es ist, wir haben ja auch auf Twitter nie die Antwort bekommen, wenn die sechs Penisse haben, ob dann die Frauen auch. Also JMS hat es, glaube ich, nie beantwortet, oder? Aber JMS, ich gehe davon gesagt, aus, dass die dann... Ob eure Mütter wissen, unsere Mütter stimmt, wissen, was wir so machen. Wissen, was wir im Internet machen, haben da geantwortet. Ernsthaft? Ja. Er hat wirklich gesehen, ob unsere Mütter wissen, ob unsere Eltern wissen, echt, was wir im Internet machen. Ja, wenn die jetzt sieben Penisse hätten, hätte ich ja gesagt, jeder für einen Wochentag. Aber wenn sie sechs haben, dann würde ich mal sagen, die Frauen haben auch sechs Öffnungen, würde ich einfach vermuten. Aber ehrlich gesagt, das ist total geil, diese Vorstellung, dass er wissen eigentlich eure Eltern, was ihr im Internet macht. Das war bestimmt nicht ernst gemeint, oder? Na doch, das wäre doch gemeint. Seitdem antwortet ihr auch dem Grauen Rat Twitter-Account nicht mehr, ne, oder? Doch, wir haben eine Frage pro Jahr. Eine, okay, also die hast du verschwendet an die Sache mit den. Ne. Der hat euch als Schmutzfink abgespeichert, Schmutzfinke. Aber es war trotzdem super. Wissen eure Eltern, was ihr im Internet macht? Nein. Wir sind von JMS im Internet beleidigt worden. Das ist doch hervorragend. Voll geil. Aber wir sind da sicher nicht die Ersten, nee, das glaub nicht ich auch. Die Letzten gewesen. Besten war der Junge, mit dem man sich gestritten hat, ob der Junge ihm 10 Millionen für ein Reboot gibt, für eine neue, für weitere Geschichten. Weil ihr habt das ja vielleicht mitgekriegt, letztes Jahr war es ja ein heißes Thema, unter anderem auf Twitter, dass CV ein Reboot von Babylon 5 gemacht oder machen wollte, zumindest war es wohl angedacht, laut JMS. Da hat man jetzt nicht mehr so viel gehört davon. Der ist ja auch zurückgerudert dann, ne? Ja, wenn man sich ansieht, was CV mittlerweile macht, halte ich das für nahezu ausgeschlossen, dass da noch was kommt. Aber wie ist so eure Meinung dazu? Meint ihr die Serie ein Reboot oder noch was anderes aus dem Universum? Was ist denn, genau Reboot? Gibt ja so viele verschiedene Bezeichnungen. Wäre das jetzt mit neuen Schauspielern oder wäre das eine Aufwertung von dem alten Material? Was ist damit gemeint? Es wäre wohl mit neuen Darstellern im Prinzip die Geschichte nochmal so halbwegs gedreht worden. Er hat also schon, es spielt wieder auf Babylon 5. Es wird auch einen Captain Sheridan geben, aber es wird nicht eins zu eins die alte Serie erzählt, hat er gesagt, sondern er will die Geschichte jetzt mit den heutigen Möglichkeiten sowohl technisch als auch schreiberisch mit seinen Erfahrungen so darstellen, wie er es eigentlich hätte machen wollen. Das war seine Aussage bei Twitter und ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen sollte. Schon, oder mehr schaudern. Ist mehr. Das macht dann ja die alte Serie nicht kaputt. Ich finde, bei sowas ist mehr ist mehr. Wenn es mir gefällt, habe ich eine Serie mehr, die ich feiern kann. Wenn es mir nicht gefällt, schalte ich ab. Also das ist von daher... Das ist so und das macht dir das alte nicht magisch. Ja, ich habe immer die große Befürchtung, dass dann Leute ins ins doch mittlerweile noch sehr kuschelige Babylon 5-Fandom kommen, die dann sagen, ja, den alten Scheiß gucke ich mir nicht an, ihr mit eurer alten Serie immer. Das Neue ist viel besser. Na ja. Und wenn ich in der Facebook-Gruppe schreibe, werde ich nur dreimal beleidigt. Das ist relativ wenig. Also ich würde es gerne sehen, ehrlich gesagt. Ja. Ne? Also gerade, also im Drehbuch sehe ich ja einige Ecken und Kanten, wo ich mir denke, eine zweite Chance fände ich schon spannend. Natürlich könnte es dann sein, ne, dass man dann irgendwie denkt, oh je, ich bin enttäuscht, weil die und die Rolle so besetzt ist, wie ich mir das jetzt gar nicht mehr vorstellen kann oder so. Aber letzten Endes, also ich meine, jetzt mal zum Beispiel, ja, Kampfstern Galactica wurde neu inszeniert, der Reboot, der hat super geklappt und das steht für sich und es ist einfach eine neue Interpretation in einer anderen Zeit. Also ich würde es halt immer ein Glücksspiel, ob es gut wird, aber ich würde es auf jeden Fall auch gucken. Muss alles halt auch persönlicher Geschmack, aber alleine durch die modernere Darstellung von den Rollen, also diversere Darstellung, allein dafür würde ich es mir schon gerne angucken. Allerdings natürlich Charaktere, die man sehr mag, also Jakar ist definitiv mein Lieblingscharakter oder dann eben in Kombination mit Londo sind die beiden natürlich in der alten Besetzung vor allem ja auch einfach unschlagbar. Das, ne? Das wäre schon hart, dann einen neuen Jakar zu sehen. Jetzt, wo du es sagst, Mist. Du hast alle meine Sachen zerrüttet, meine Aussagen. Weil was stimmt, wie soll man das machen? Shit. Ich muss ja auch mal sagen, schon alleine die Optik, ne, was sie sich ausgedacht haben für die verschiedenen Spezies, das ist wunderbar. Also das haben sie ganz toll gemacht. Und wie gesagt, mit Dylan in der ersten Staffel fand ich das total gut. Ich verstehe den Schritt, in die zweite Staffel zu gehen. Die Optik ist es auch nicht unbedingt so sehr, was mich so stört. Ist es dann eher, was mit dem Charakter sonst so passiert. Also, ne, dass sie plötzlich so tendenziell unfähig wird und das finde ich sehr schade für sie. Was, ne? Ansonsten, was ich besonders schön finde, ist tatsächlich auch, dass die, wenn du die Spezies erwähnst, die unterschiedlichen, dass die auch fast alle unterschiedlich aussehen. Also es wird zum Beispiel auch erwähnt, dass die Narren auch unterschiedliche Religionen haben. Das sagt ja irgendwie Natos, sagt ja, ach, du bist ja Anhänger von so und so, von Jiquan, ich bin ja eher hier so und so. Und die sehen auch alle anders aus. Es ist auch nicht so, ich kann mich an keine Folge erinnern, nach dem Motto, ach, du kommst von Narn, da kennst du bestimmt Jiquan. Na klar kenne ich Jiquan, mit dem bin ich zusammen zur Schule gegangen, was man so öfter hat. Ne? Ach, du bist ein Ferengi, da kennst du Quark. Na klar kenne ich Quark. Das ist ein und Planet. Auch, ich finde auch die Darstellung der Menschheit da nicht so überbordend. Also in manchen hat man das Gefühl immer, egal was für Science Fiction, der Mensch ist irgendwie immer der Mittelpunkt. Und hier, klar, sind die menschlichen Charaktere der Mittelpunkt und Sheridan ist der Hecht. Aber man kriegt halt dieses Gefühl, wie klein eigentlich diese Menschheit ist und dass sie in diesen Konflikt reingeraten von zwei viel mächtigeren Kulturen und wie viele Kulturen es da halt einfach gibt und wie viele Planeten, das wird sehr deutlich. Das zeigt einem zwischendurch schon, wie verschwindend klein eigentlich diese Menschheit ist. Das finde ich ganz gut dargestellt. Obwohl sie in der zweiten Staffel schon so ein bisschen dazu neigen, die Menschen zu verherrlichen plötzlich, was mir unangenehm aufgefallen ist. Aber ja, ne, es sind sehr viele verschiedene Planeten und das ist also schön, die Nahen finde ich auch total spannend und wie Jakar sich so entwickelt. Hinten raus womöglich so ein bisschen zu sehr eintönig dann. Aber da gibt es ja dann noch eine kleine Wendung, die ihn beschäftigt zumindest, auch wenn es von ihm da nicht mehr so viel passiert. Aber auch die Optik der Nahen, da hast du recht, und auch ihre Religion, ne, das Buch von Jakar und dann weiteres, was wir da noch so sehen, das ist so reich und so spannend. Und ich finde es auch gut, dass wirklich alle miteinander irgendwie verwoben sind. Ne? Die haben alle mehr oder minder gute Kontakte und Dinge untereinander. Es ist nicht nur, dass irgendwie X mit Y und A mit B und dann gibt es keine Verkreuzung. Die haben alle irgendwie was miteinander und da bauen sich ja mit der Zeit neue Ebenen auf. Ne? Dann lernt man jemand in irgendeinem anderen Kontext nochmal anders kennen und es gibt nochmal eine neue, tiefere Ebene oder andere oder Hassebene, wer weiß. Ne? Also so sehr unterschiedlich. Das finde ich, sehr spannend, irgendwie zu sehen, wie die halt miteinander da so untereinander umgehen und zusammen sind, ne? Ja, man ist halt als Menschen, ich habe bei anderen Science-Fiction-Serien oft das Gefühl, die Menschheit ist so das Oberste und der Rest ist so drumherum. Und hier sind die halt einfach mittendrin in etwas und alle sind gleichwertig von ihren, keiner wird irgendwie jetzt beziehungsärmer dargestellt oder einfach ihr versteht schon, wie ich das sagen will. Es ist ein großes Ganzes. Das fühlt sich auch gut für mich so an, dass ich es akzeptieren kann, dass da ein wirklich auch, das sagen sie auch im Vorspann, dass da alle zusammenkommen und das fühlt sich auch wirklich so an. Ja. Ich fand es damals krass, dass mit den Markup ein Volk, das auch bei den Liga der blockfreien Welten dabei war, die also auch in den ersten beiden Staffeln dann immer so auch da hinten im Rad gesessen haben und auch Texte hatten und so, dass die dann quasi von dieser Krankheit hingerafft wurden und alle Markup gestorben sind und dieser Platz dann auch noch ganz lange leer blieb bei den blockfreien Welten und so. Und dass dann später sogar noch erwähnt wird hier, ja, wir haben da dieses Hyperraumsprungtor, hey, da können wir das Schattenschiff in die Falle locken, das gehörte mal den Markup, aber jetzt wird es nur noch von Schmugglern verwendet, da können wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das hat aber alles so, das ist so organisch alles. Ja, man auch das traut, dass man sich das traut und einmal so was auch vom Tableau zu nehmen, so ein ganzes Volk dann. Und damals hieß es irgendwie, JMS hatte wohl überlegt, die Markup oder die Drasi. Und dann sagt er, die Drasi, ja, da wären die Masken besser. Also hat er die Markup genommen. Oh, weil. Das ist schon wirklich schön. Also nicht, dass sie gestorben sind, aber... Ne? Ja, ich verstehe schon, ja. Ja, aber ich meine, das muss man auch erstmal hinkriegen, ne? Also, dass man einfach mal ein ganzes Volk sterben lässt, erinnert euch an die sehr gute Folge mit dem Space Eye, mit dem kleinen Jungen, dessen Eltern die Behandlung verweigert haben und das Kind stirbt am Ende der Folge. Ja. Und wird umgebracht von seinen Eltern, ne? Was auch, ich hab's kommen sehen, spätestens als sie die Kerzen gekauft haben und den rituellen Selbstmorddolch, hätte ich gesagt, okay. Das war so ein Zeichen irgendwie, ne, der Dolch, ne? Aber das fand ich damals, wow, das hätte sich Star Trek, glaube ich, nie zur damaligen Zeit erlaubt. Und das packt einen dann auch manchmal so, weil man das, ich bin es halt von Star Trek gewöhnt, dass es dann mal oft anders verläuft. Mhm. Und dann ist das dann schon, das habe ich bei Battlestar Galactica schon gehabt, das Gefühl, dass es, ja, das ist halt einfach anders. Das ist eine andere Darstellung und es trifft einen dann schon ganz schön so mit einer Wucht. Die Wucht war nicht ganz so heftig wie bei Battlestar Galactica, da hat es mich echt irgendwie umgehauen. Ja. Und hier bei Babylon 5 war es aber auch, man hat halt oft da mal geschluckt, ne? Ja, man ist so Star Trekisiert, was das angeht. Ja. Man denkt dann immer, Mensch, wie heißen da nochmal die Phaser? Genau. Bei denen, weißt du noch, eine Folge, Gregor, mit dem Bombenleger, wo Garibaldi auf einmal den Assistenten aus der anderen, wie heißen die anderes, die sechsteilige, aus Space Rangers dabei hatte. Und wir haben nur die eine Folge dabei. Folge und hat auch super viele Sprechrollen gehabt. Ja. Die haben nur so getan, als wäre der schon immer da gewesen. Und wir haben alle da gesessen und haben gesagt, der stirbt am Ende der Folge. Das ist so ein typisches. Und der hat überlebt. Aber der taucht nie wieder auf. Aber da war Gary Beide so mega kompetent, weil als Sheridan da reingegangen ist und sagte, hier, okay, ich halte ihn mal ein bisschen auf hier, wo kann ich denn den Kommunikator verstecken, und er ihn sich erst in die Hosentasche stecken wollte, da sagte, Hemd? Mm-mm. Oh nein, echt? Wie geil er sagt, es so nach hinten dann greift und Gary Beide dann dachte, und da dachte ich mir nur, ja, jetzt muss nur einer anrufen, und Gary Beide dann sagt, Achtung, die nächste Zeit bitte keiner den Captain kontaktieren. Das war gut, ja. Das fand ich auch gut. Und wie geil er sagte, Hemd, Tasche. Es gibt halt auch diese starken Szenen, das stimmt schon, das ist echt. Es war so ein Blick, so wie Worf sagen würde, der Blick, wenn zwei Krieger genau wissen, was jetzt zu tun ist. Ich gedacht, weil jeder weiß was. Aber da war überraschend kompetent. Ne? Ja. Naja. Gut, er muss da handeln, weil der Dauer, die es kostet, bis die Station gescannt oder evakuiert ist, da hast du nicht viele Alternativen. Das ist doch dieses Scannen nach dem Arzt des Präsidenten, wo die sagen, wir brauchen 30 Tage, um einmal durchzuscannen. Wir suchen diesen alten weißen Mann und wir scannen diese junge schwarze Dame, ob er nicht... Das ist übrigens zu dem Thema, was Tanja vorhin meinte, mit so Inkonsequenzen in der Handlung in der zweiten Staffel. Mhm. Da gibt es auch diese Stelle, die mich immer rausbringt bei der Arzt des Präsidenten, wo Sherry dann plötzlich so in der Hälfte der Staffel auf diese Agentin vom Untergrund, die gegen Clark irgendwie vorgeht, trifft und das so wirkt, als wenn er da installiert wurde vom Untergrund, um gegen die Regierung irgendwas zu finden. Und dieser Handlungsstrang, wo die ihm dann so quasi ihm schon Befehle gibt und er sagte, ihr habt mich hierher geschickt und jetzt hat keiner mit mir Kontakt aufgenommen und jetzt soll ich diesen Arzt hier rausbringen, und danach wird das komplett fallen gelassen und da wirkt es so, als wenn er installiert worden wäre vom Widerstand gegen die Clark-Administration, und das passt überhaupt nicht zu dem, dass er später, wie er sich später verhält und was er dann diese Entscheidung treffen muss, das wird einfach so fallen gelassen, kommt so aus dem Nichts und da wirkt er so wie installiert. Ja. Und das ist die 13. Folge, glaube ich, der zweiten Staffel. Stimmt, erinnere ich mich. Da wo er noch Ivanova zusammentrommelt und Franklin und Garibaldi und die dann einweiht, genau. Ja, und Garibaldi sagt hier, ich muss alleine los, raus. Ich brauche meinen Trenchcoat und meinen Hut. Ich kämpfe jetzt gegen meine Männer und die habe ich verdammt gut ausgebildet. Zeit für einen Lacher. Aber er ist so geil, wie er dann überhaupt die Kostüme. Ich liebe ja auch bei Star Trek die Privatuniform, so Riker und so. Bei Star Trek kann ich es auch verstehen, dass die Uniform anbehalten haben, wenn ich mir so ansehe. Aber manchmal, wenn ich die sehe, wenn die undercover gehen, gerade so, ich dachte mir, wenn der Chef der Sicherheit und der Commander, wenn da ein Hut reicht und so ein Mantel, dann denke ich mir immer so, wie geil mir dann immer Sascha, du hast mir mal gesagt, ja gut, den wird aber auch nicht jeder kennen in der Station. Alter, gut, es sind 250.000 Leute, okay, aber der Commander mit Hut, ne? Also, das ist so großartig. Muss ich sagen, das liebe ich sehr. Garibaldi, Sascha, du hattest ja vorhin gefragt, ja, ob wir uns irgendwie Theorien zurechtgelegt haben. Da war ich ja schon sehr irritiert, ne, wie es dann mit ihm ist. Also Sheridan kommt zurück und Garibaldi fängt hier an, alles so zu hinterfragen, ne, und quer zu schießen und man weiß nicht so richtig, was mit ihm los ist, das doch da, ne? Und da hatte ich halt, da haben sie das ja wirklich lange, lange gezogen, um dann aufzulösen, was dahinter steckt. Ich denke, das ist das, was Sunny dann bald gucken wird. Und da hatte ich wirklich viele Theorien und war dann auch irgendwann so ein bisschen sauer. Und ich muss auch sagen, wütend. Naja, weil sie das so gezogen haben und weil so viele Theorien gut gepasst hätten an vielerlei Stelle. Mal dachte ich, ach, der arbeitet mit Sheridan zusammen, das ist eine Finte, um da und da was rauszukriegen. Dann, nee, es ist doch nicht okay. Und ne, es zog sich so und das Problem, finde ich, ist so häufig, dass die überhaupt nicht miteinander reden. Also gerade Sheridan, der ist so plakativ und versucht überhaupt nicht wirklich das Thema an der Wurzel anzupacken. Warum redet er nicht mal mit jemand mit Garibaldi? Warum beschäftigt sich niemand so richtig mit den Telepathen? Ne? Es gibt, die werden gebraucht im Krieg gegen die Schatten. Ja, die werden und dann ausgenutzt. Ja, konkret der Miete ausgenutzt. Und dann, ne, was für Probleme die gemacht bekommen, das geht ja auf keine Kuhhaut. Und die haben eine ganz simple Forderung. Warum kann man der denn nicht nachgeben? Ich verstehe das nicht. Es geht nur darum, absolut, um Kontra zu geben, um anderer Meinung zu sein. Das ist so hässlich. Ich verstehe das nicht. Da gebe ich dir den folgenden Ratschlag. Schreib doch mal dem JMS auf Twitter. Was der dazu? Eine Chance. Tanja, eine Chance hast du. Das war mein einziger Tweet. Ich glaube, ich hatte schon mal irgendwas unter seine Sache da geantwortet und ich glaube, ich hatte ein Like bekommen. Ich bin nicht sicher. Lass uns was voraus. Lass uns definitiv was voraus. Bin nicht mehr sicher. Ja. Sind schon froh, nicht geblockt zu sein. Vielleicht seid ihr gemutet, wer weiß. Ja, wahrscheinlich. Einmal im Jahr macht er sich auf für uns. Apropos einmal im Jahr. Ich würde fast vorschlagen, Sunny, wenn du deinen Rewatch beendet hast und Tanja die Filme gesehen haben, können wir uns hier nochmal gerne an diesem viel zu kleinen Tisch auf dem Sokano treffen und sehr weiterquatschen. Sehr gerne. Ich gucke die Filme dann auch natürlich noch direkt. Dann bin ich ganz gänzlich im Bilde. Ja. Hervorragend. Dann würde ich jetzt hier noch eine Runde bestellen und das Mikrofon ausmachen und wir machen das Mikro dann wieder an, wenn alle die Serie beendet haben und wir dann über die grandiose 5. Staffel auch mit dir reden können, Sunny. Oh ja, da freue ich mich drauf. Hast du schon Gerüchte über diese Staffel gehört, oder? Nein, ich habe auch jetzt, ich muss auch noch, einer verlinkt mich immer bei seinen, was er gerade für Folgen guckt, der muss jetzt mal stumm schalten. Da habe ich nämlich die Spoiler auch versehentlich gelesen. Ich will auch nicht unhöflich sein, er soll ja sein Like kriegen. Jetzt war ich hin und her gerissen und jetzt werde ich ihn aber stumm schalten. Einfach so lange, bis ich das gesehen habe und dann werde ich auch nicht mehr gespoilert. Sag es ihm doch vielleicht einfach, dann, dass er mich rausnehmen soll. Ja, ja. Ja, genau, das ist auch eine gute Idee. Ja, und dann werde ich das sehr genießen. Was für Erwartungen hast du an die 5. Staffel? Ja, jetzt niedrigere, ne? Ja, aber ich hab allgemein nicht so viele Erwartungen, weil da wird man auch häufig enttäuscht. Ich lasse mich einfach weiter berieseln und da wird schon, ich ziehe mir das raus, was für mich gut ist und von daher, ich bin aber gespannt, was er jetzt, liebe ich ja, wenn so eine Handlung abgeschlossen ist, so eine große, raumfüllende Handlung, was dann kommt, was sie jetzt anfangen, da bin ich sehr gespannt. Ja. Um das nochmal hier gerade noch in den Raum werfen zu wollen, das macht Babylon 5 ja auch großartig, die hören nicht am Happy End auf, sondern legen den Finger in die Wunde, ne? Also das, was wir bei Angel auch gesehen haben, dann hat der Prinz die Prinzessin gerettet, das Mädchen in Not und dann sitzt sie in ihrem Zimmer und baut sich wieder eine neue Höhle. Und das ist halt es wird immer geguckt, was passiert denn danach, nach dem großen Sieg. Ja, es ja muss, eben, und ich irgendwer, muss, irgendwer muss die Scherben aufräumen. Und das zeigt Babylon 5 und das finde ich immer großartig. Es gibt ja auch viele Serien oder Filme, die hören dann halt tatsächlich genau an dem Punkt auf und ich denke mir, nein, ich will wissen, was danach noch passiert. Was wird aus den Leuten, was wird aus... Deswegen, das finde ich sehr schön, dass es hier der Fall ist. Also du möchtest nicht den Ankunft eines Raumschiffs aus dem Data-Quadranten auf der Erde, du möchtest wissen, was danach aus den Leuten wurde. Ja, so ein bisschen einfach noch eine Folge hinterher, auch bei vielen großen Franchises, da wird einfach dann Patzschluss, der Gegner ist besiegt, Ende. Und das finde ich immer schade. Ja. Ich mag auch die Einführung immer sehr von Serien und das Ende, das ist für mich, und dann gibt es ja meistens den Höhepunkt. Und dazwischen ist auch nett, aber so, das sind für mich immer die besonderen Momente und da hast du halt dann nicht so viele von. Ja, aber Angel und Buffy, da hatte ich vorhin gar nichts mehr zu gesagt. Da muss ich sagen, ich hatte natürlich Buffy auch geguckt, als ich jünger war. Erinnere mich aber fast gar nicht, weil ich habe auch leider ein sehr schlechtes Gedächtnis und ich habe es auch nicht jetzt forciert geguckt, wenn es mal lief. Aber ich mochte den Angel-Darsteller nicht. Das war einfach so eine unbegründete kindliche Antipathie, die ich auch nicht begründen kann. Und deswegen habe ich das nie geguckt. Vielleicht sollte ich das mal tatsächlich nachholen, weil jetzt ist das nicht mehr so. Ich bin jetzt älter und reifer und kann mir das tatsächlich... Älter und reifer. Der Angel-Darsteller auch. Ja. Ey, der auch. Ja. Grau ist er geworden, aber jetzt endlich ist er gealtert. Ja. Was, was hatte mich, Mitte 50. Was hatte mich an dem gestört damals? Und dann dachte ich, ach nö, guckst du nicht. Was ich noch kurz sagen wollte, ist, ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin, jetzt diesen Rewatch und dass das jetzt bei Freebie ist, dass einfach jetzt nochmal die Chance zu haben, über Babylon 5 zu reden, auch wenn wir das Projekt ja eigentlich fast fertig haben und einfach nochmal auch mit Leuten, die es jetzt zum ersten Mal sehen, das ist unglaublich faszinierend, auch so von der Perspektive. Das ist wirklich toll, wirklich, ja. Dass es auch heute noch Leute gibt, die zum ersten Mal entdecken, neu. Wir hätten ja nie damit gerechnet, dass wir nochmal auf Erstseher treffen. Und die auch dranbleiben. Ja, die sind ja bei Babylon und die dranbleiben. Ja. Das ist ja bei Babylon, das ist ja unglaublich. Wir müssen nachher in der Facebook-Gruppe erzählen und sagen, ah, Leute, alle 30 zusammen, wir haben Erstseher gefunden. Frauen. Und dann sagen die, was? Ja, aber das war ja auch der... Ich habe halt auch richtig Lust bekommen, darüber zu reden. Deswegen war ja dann die Anfrage an euch quasi schon eingebonkt nach der ersten Staffel. Ja, das freut mich auch. Ich freue mich auch dann nochmal, wenn wir alles gesehen haben, nochmal drüber zu quatschen. Das machen wir auf jeden Fall. Also auch wenn ich jetzt vielleicht zwischendurch etwas sehr negativ geklungen habe, ich habe es ja trotzdem gerne geguckt, ne? Das will ich noch sagen. Ne? Also es hat mich ja nicht verloren, sonst hätte ich ja nicht weitergeguckt. Ne? Es waren tolle Charaktere einfach von Anfang an gesetzt und man hat echt Lust, mit denen dadurch alles zu gehen. Ne? Es bahnt sich ja Schlimmstes an und man will ja wissen, wie die sich da durchmanövrieren, ne? Ob Londo wirklich alles mitnimmt, was geht. Ja, tut er. Und wie die da durchkommen, ne? Und wie sich's weiterentwickelt und die Mysterien, was dahinter steht und so weiter. Also das macht die Serie echt gut, man will es ich gucken. Glaub, ne? Deswegen weint man auch am Ende. Ich meine, ich weine bei Filmen nie. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Filme mich nicht so tief reinreißen in der kurzen Zeit. Aber bei ganz seltsamen Serienenden, wo eigentlich eine Comedy-Serie ist, da weine ich in der letzten Folge. Weil es einfach Big Bang Theory, weil die Rede von Sheldon, weil man einfach so lange die begleitet hat, diese Person, dann und bei Filmen weine ich fast nie. Auch wenn es super traurig gemacht, dass man unbedingt weinen soll. Es ist mir einfach zu kurz. Ich kann da nicht so mit. Vielleicht bin ich auch, habe ich vielleicht dieses Herz aus Stein. Mal gucken bei der letzten Staffel, ob ich dann weine. Ich werde euch berichten. Ja, auf jeden Fall. Außer bei Tatsächlich Liebe, Gregor, den du immer noch gucken musst. Oh, nee. Hör mir auf. Das ist mag den Film nicht. Ja, darüber reden wir ein anderes Mal. Und wir reden auf jeden Fall ein anderes Mal, wenn du die Serie vollendet hast. Ich freue mich schon drauf, dass wir uns dann in dieser illustren Runde wiederfinden. Ich bedanke mich für den heutigen Abend. Und euch draußen danken wir für die Aufmerksamkeit. Und ich möchte auch sagen, wir haben ein Jubiläumsjahr, glaube ich, dieses Jahr. 30 Jahre Babylon 5, Erstausstrahlung. Und da kommt noch mal was anlässlich des Geburtstages. Mit diesem Teaser entlasse ich euch jetzt in die Nacht, in den Morgen, in den Tag, wann immer ihr das hört. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank euch dreien. Danke. Tschüss. Tschüss. Wir nehmen das Shuttle und fliegen wieder über die Franchise-Grenze. Fallt nicht in den Delta-Quadranten. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.